es gibt verschiedene Stämme, Stammesgruppen. Die Siedlungsweise dieser Völker ist ziemlich gleichartig. Sie wohnen in den wenigen freien Räumen, die überhaupt schon besiedelbar sind. Dort, es sind, ich zeige Ihnen dazu noch Karten auch zu dieser Erscheinung. Sie siedeln dort in kleinen Stämmen, in kleinen Gemeinschaften, die aber auch im, vor allen Dingen im Kriegsfall zu größeren politischen Gebieten werden können, zu größeren politischen Gebilden und Gruppen werden können. Es geht hier also um grundlegende Vorgänge. Es geht hier um Kampf, um Eroberung, es geht um Widerstand, es geht um harte, schwere Auseinandersetzungen, also in einer so grundlegenden Art, wie wir das bisher in all den Vorträgen nicht vorauszusetzen hatten. Es handelt sich hier also um Vorgänge ganz fundamentaler Art. Am Ende setzt sich dann die deutsche Kultur, die deutsche politische Ordnung durch. Die politische Ordnung der Slawen verschwindet schnell und völlig. Die ethnischen Reste dieser Slawen sind bis heute in den Sprachen noch präsent. Es gibt hier im brandenburgischen Gebiet einen Raum mit Sumpf und Moor und kleinen Bächen und Flüssen. Die Spree bildet dort den Spreewald. Das ist so ein Rest, aber auch hier im sächsischen östlichen Gebiet in der Lausitz halten sich noch Menschen, die diese Sprache sprechen. Und dort sind die Gegenden zweisprachig durchaus, in manchen Dörfern, in manchen Dorfkomplexen, wenn auch das Deutsche natürlich einfach seit der frühen Zeit dann das andere im Grunde überlagert hat, völlig überlagert hat. Es sind also Grundvorgänge, um die es sich handelt. Diese Grundvorgänge, denen wollen wir etwas jetzt nachgehen. Ich habe das Referat geteilt. Ein erster Teil geht bis 1250, weil ich auch den italienischen Freunden die zeitliche Dimension zeigen möchte. Was das Ende der Stauferzeit betrifft, das ist auch für Sie ein Datum, auch für uns 1250. Dann kommt die weitergehende Zeit, daher auch diese Teilung, denn einmal hieß ja unser Seminar, das wir hier veranstalten, Medioevo. Und Spätmittelalter ist ja eigentlich erst notwendigerweise für uns Deutsche hineingekommen, weil bei uns alles 300 Jahre später stattgefunden hat, wenn man mal einmal so sagen will. Und jetzt möchte ich gerne mit Sachsen beginnen. Jetzt müsste ich irgendwie hier also das erste Dia bekommen, aber irgendwie müsste ich auch das Licht loswerden. Ich habe ja nicht geahnt, dass der Hausmeister da drüben nur über das Licht verfügt. Wir müssten also einen reitenden Bogen haben, der immer raus und rein rennt, wenn es so oder so gemacht werden soll. Jetzt also zunächst einmal hier in das sächsische Gebiet. Sie sehen es hier wieder durch das Erzgebirge nach Böhmen abgegrenzt. Sie sehen hier wieder den großen Elbefluss, der hier herunterkommt, der dann hier die Saale hat. Bis hierhin ist Altsiedelland, hier ist Neusiedelland. Nach Osten hin wird das Gebiet zunächst mal durch die Elbe auch begrenzt, zwischen Saale und Elbe, Gebirge, nach oben offen. Das ist der Raum, der einmal Sachsen ausmachen wird. Hier fällt der deutsche König Konrad I. im Jahr 1928/29 ein mit einem Heer. Er besetzt dieses Land, später geht er noch weiter, er geht dann auch in die weiterliegenden Gebiete noch. Er ist auch in dieser Zeit in Brandenburg mit diesem Zug und schließlich geht alles nach Prag. Und hier wird also versucht, in diesem weiten neuen Raum die deutsche Herrschaft zu begründen. Für das uns interessierende Gebiet, dieses also hier, wird eine Hauptburg errichtet. Es ist die Hauptburg Meißen, die hier an der Elbe, hoch über der Elbe liegt, bis zum heutigen Tage. Und nach dieser Hauptburg nennt man das ganze Land Meißen. Der ursprüngliche Name ist also Meißen für dieses Land. Und Sachsen heißt das Ganze erst sehr viel später vom 15. Jahrhundert an. Dieses Land wird als eine Mark, als ein Grenzgebiet organisiert. Es ist eine Militärzone, die als Hauptburg die Burg Meißen hier an der Elbe hat. Es sind weitere Burgen im Land errichtet, auch einige jenseits der Elbe in diesem Land errichtet. Die slawische Bevölkerung ist diesen Burgen zugeordnet. Man nennt so etwas einen Burgbezirk oder einen Burgwart. Burgwart ist die Bezeichnung also für einen Burgbereich, in dem so etwa 15 oder 20 slawische Orte eingeordnet werden, in eine Ordnung hineingebracht werden. Ich bitte Sie, das zweite Dia zu geben. Dies Ganze zeigt uns etwa in einer ziemlich groben Übersicht. Ich kann auf die Einzelheiten nicht eingehen. Immer wieder ist also hier die Elbe das große entscheidende Grenze. Es ist ein System von Burgen, was Sie hier erahnen können. Man rechnet, ja, man kann überlegen, vielleicht sind es nur 50 oder 60 solche Burgen gewesen. Das ganze Gebiet ist also ein echtes Königsland. Es ist Eroberungsland, es gehört dem König, der Markgraf von Meißen, auch der Hauptburg Meißen ist eben sein Militärbefehlshaber. Und das andere sind die Burgwarde, die Burg und Burgwarde als Burgbezirke. Es ist eine Militäradministration, ganz eindeutig. Deutsche wohnen nur in diesen Burgen. Mit diesen Burgen verbinden sich bald Kirchen. Von diesen Kirchen aus werden die Slawen, die in den kleinen Dörfern drumherum leben, dann missioniert. Bitte das Bild 3. Das Bild 3 zeigt Ihnen die große Verbreitung des Waldes in diesem Land. Das sind alles undurchdringliche Wälder. Und das Grüne, das Mattgrüne ist entscheidend. Diese tiefgrüne Farbe, das sind die Wälder in unserer Zeit. Das Ganze ist also fast alles mit Wald bedeckt. Und was nicht mit Wald bedeckt ist, das ist eben hier in den Flussgebieten unbewohnbar. Das Gelbe. Und dann bleiben dazwischen eben Kammern. Dresden, nicht? Meißen. Leipzig und hier hinten Bautzen in der Oberlausitz, die ich aber nicht mitmachen will. Die Serben, die Sorben wohnen also in Siedlungskammern oder auch Siedlungsinseln, wenn man so will. Herrschaft ist in diesem Raum also immer punktuell. Dazwischen liegen riesige Wälder, da sagen sich die Bären und die Wölfe gute Nacht. Da wohnt kein Mensch. Es ist also eine punktuelle Erfassung dieses Gebietes durch die Menschen und danach richten sich auch eben dann die Burgen und die von den Burgen ausgehenden militärisch-politischen Kraftströme. Bitte das nächste. Das deutet sich in der Bevölkerung an. Diese Bevölkerungskarte zeigt also die Bevölkerung, die Volksdichte in einer sehr frühen Zeit. Um 1100 herum. Wie kommt man da zu einer solchen Aussage? Es sind also Spuren hier unten in diesem Gebiet, Spuren hier oben vor allen Dingen dicht im Leipziger Gebiet, hier dann wieder ein Altsiedelland an der Elbe herunter und alles andere ist im Wesentlichen Wald. Man kann diese Orte der Serben, der Sorben bestimmen, festlegen durch die jetzt noch dort existierenden Ortsnamen, die slawischen Ursprungs zum großen Teil sind, wo eben so etwas schon, wo es überhaupt schon bewohnt ist. Man kann es auch aus Flurnamen, also aus Namen von Äckern oder Forsten oder irgendwelchen Flurteilen erschließen und kommt dann zu so einer Aussage, diese Dinge hier sind von Karl-Heinz Plaschke, mit viel Mut, muss ich sagen, mit sehr viel Mut, so etwa uns entworfen worden. Dieses Gebiet besteht also als eine Markgrafschaft, die ein Lehen ist, des Kaisers, des Königs ist, unter dem Markgrafen von Meißen mit einem System von Burgen, die für etwa 200 Jahre eine reine Militärherrschaft dort errichtet haben. Aber seit etwa dem Jahre 1000 geht nun auch hier dieses nur dem König gehörende Land durch große Landschenkungen an große Grundherren über. An die errichteten Bistümer, die es hier gibt. Es gibt insgesamt drei, sie liegen halt zum Teil auswärts. Uns interessiert vor allen Dingen das von Meißen. Es gibt dann hier noch dies von Naumburg und weiter oben von Merseburg. Diese drei Bischöfe erhalten große, große Schenkungen. Ganze Burgwarden, also Burgbezirke, werden ausgegeben und hier beginnt nun in diesen Gebieten, sodass also die alte Mark sich auflöst. Wir haben das Phänomen wiederholt besprochen. Es ist das Phänomen, dass die alten Einheiten sich auflösen und eben eine neue Territorialherrschaft hier so ganz allmählich Formen gewinnt. Das ist hier mehrfach besprochen worden. Das Land zerfällt also, wenn man so will, seit etwa 1000 in verschiedene geistliche Staaten und eine große Masse weltlicher Gebiete, und sodass das, die ganze Markgrafschaft sich zersetzt in Teile. Im Grunde genommen behält also der Markgraf von Meißen hier nur so ein schwergewichtiges einiges Land. Anderes Land ist Königsland in der Mitte, darüber sprechen wir gleich noch. Anderes ist aber ausgegeben, die alte Mark ist weg. Die alte Mark Meißen ist verschwunden. Und nun beginnen aber diese ganzen mehr oder weniger großen und mehr oder weniger bedeutenden Herren mit der Besiedlung. Seit etwa 1100 wird hier eine gewaltige Besiedlung durchgeführt. Es wird dieses ganze menschenleere Gebiet im Laufe von Jahrhunderten aufgesiedelt. Um 1100 etwa geht das Ganze los vom Westen her. 1150 ist es etwa in der Mitte. Und dann geht das weiter bis 1250 etwa. Dann ist das Land im Ganzen etwa ausgefüllt mit Deutschen und eben auch mit Slawen, denn es gibt auch sehr viel mehr Slawen in dieser Zeit. Es ist also nicht so, dass das alles nun bloß ein deutsches Kulturwerk ist. Slawen sind auch daran beteiligt, sie beteiligen sich an dieser Siedlungs- und Rodungsbewegung. Man sollte also sehr bescheiden sein, beide Seiten tun es. Es ist interessant, wie stark nun aber die Bevölkerung zunimmt. Bitte das nächste Dia. Das ist nun schon um 1300 das sächsische Land, wie es also nun dann voller nicht mehr werden kann. Sie sehen die Dichtezonen, die sich hier herausstellen, hier vor allen Dingen im Leipziger Gebiet eine starke Dichtezone. Das ist das Gebirge, das immer noch weniger besiedelt ist. Man sieht es also, und man sieht es im Grunde genommen noch jahrhundertelang. Und dann hier wieder so ein Siedlungsgebiet, eine Dichte um Meißen und Dresden und hier wieder um Bautzen in der Oberlausitz. Insgesamt hat Karl-Heinz Blaschke, der hier die Forschungen für diese Fragen geliefert hat, etwa geglaubt, dass er sagen kann, um 1100 gibt es etwa 40.000 Sorben, um 1300 etwa 80.000, glaubt er so errechnen zu können. Und es stehen diesen 80.000 um das Jahr 1300 320.000 Deutsche gegenüber. Das heißt also, das deutsche Element ist etwa 3-4 Mal so stark wie das slawische durch eine gewaltige Einwanderung, die nun hier in dieses Gebiet sich ergießt. Darf ich einmal dann bitten, dass dieses Gerät ausgeschaltet wird und dass bitte hier die erste Sache untergelegt wird. So, und jetzt noch. Hier sehen Sie einen Vorschlag, wie man sich etwa diese Besiedlung vorstellen muss. Franken von hier aus, Thüringer aus diesem Bereich, Sachsen und Flammen von Norden her, sehen Sie, hier ist Leipzig, nicht wahr? Hier trifft sich das Ganze und geht dann immer wieder neu in neuen Ansätzen bis herüber, über die Elbe, noch weit herüber in das oberlausitzische Gebiet, das ich hier aber nicht behandle. Das heißt also, entstehen sehr interessante Probleme der Mischung des Ganzen. Hier müssen ganz unterschiedliche Dialekte bewältigt werden. Und so verwundert uns nicht, dass irgendwann hier einmal aus diesem Gemisch eine gewisse Normalsprache in diesem Raum sich herausbildet, welche dann Martin Luther später seiner Bibel zugrunde legt, sodass die dann einigermaßen verstanden werden kann, auch wenn die dann immer noch Glossare brauchen, auch selbst die Leser der Lutherbibel. Aber Sie verstehen, das ist ein Raum des Ausgleiches, ein Raum der Vermischung, ein Raum der Abschleifung von seltenen Dingen, der Vereinigung auf eine Sprache, die alle verstehen, ob sie nun aus Niederdeutschland oder aus Oberdeutschland oder aus der Mitte kommen. Und es sind natürlich sehr komplizierte Rechtsprobleme. Welches Recht gilt hier? Es gilt natürlich das deutsche Recht, das slawische Recht wird zurückgedrängt. Es wird dann mehr noch für Slawen angewandt, aber nicht für Deutsche. Sehr kompliziert, aber wir haben ja Fachleute hier, die das noch erörtern können, wenn sie es mögen. Es ist ein sehr interessantes Mischgebiet, das sich hier entwickelt. Eine Bevölkerung also, die zunimmt, deutsche Dörfer werden gegründet, die Dreifelderwirtschaft setzt sich hier durch, es sind die deutschen Fluren, die hier eine Rolle spielen, die sorbischen Formen verschwinden, sie sind im Grunde schlichter, sie sind primitiver, und wenn ich das so sage, dann sage ich es natürlich nicht als stolzer Deutscher, sondern ich sage es als ein Deutscher, der weiß, dass diese Formen der intensiveren Agrarkultur ja auch unsererseits von Nachbarn gekommen sind einmal. Wir sind ja auch Empfänger gewesen und haben das eben weitergegeben. So, das ist dies. Ich bitte jetzt die Folie Nummer 2. Nur ein Bild, um Ihnen zu zeigen, nicht wahr? Es gibt noch Fluren, die sich aus der sorbischen Struktur auf dem Lande weiterentwickelt haben. Das sind die Punkte, wo die Sorben eben dichter wohnen. Hier und hier und hier, das sind sorbische Siedlungsformen, also Bodenbearbeitungsformen, Feld- und Flurformen, während das die Deutschen sind. Auch diese hier, das sind überwiegend also Deutsche. Sie sehen, wie diese Vermischung sich hier durchsetzt und einsetzt. Und dann bitte ich noch die Folie 3 mir zu geben. Es werden Städte gegründet, die hier als handwerkliche und kaufmännische Zentren von den siedelnden Landesherren, also von den Markgrafen von Meißen, von den verschiedenen Bischöfen, von den weltlichen Gewalten anderer Art hier geschaffen werden. Städte sind Instrumente. Sie sind im Grunde genommen zunächst Objekte. Sie werden geschaffen. Und sie sind zunächst hoheitlich erfasst. Ganz langsam setzt sich dann dort bei ihnen auch Selbstverwaltung durch und Selbstverwaltung, die dann also so ist, wie sie auch in den anderen Städten einigermaßen ist. Aber das ist auch ein jahrhundertelanger Prozess. Der Anfang der Städte ist immer obrigkeitlich und nicht genossenschaftlich. Das kann man wohl so sagen mit einigen vorsichtigen Kautelen. In dieses Land, das nun so sich bildet, darf ich einfach das jetzt ausmachen und das nächste hier bitten. Das ist noch nicht das Richtige, Dankeschön, dann lassen wir es aber dabei mal bestehen. In dieses Land hinein, ich brauche dann doch das nächste, doch ihr Bild wieder, darf ich Sie dann bitten. Und das andere bitte aus. Und das nächste. Und in dieses Gebiet hinein kommt nun, das muss andersherum, Dankeschön. In diesem Gebiet, also wenn man das hier auf dieser Karte wieder sieht, im westlichen Sachsen, bildet nun unter den Staufern ein Königsland gebildet. Die Könige Konrad und Friedrich I. vor allen Dingen, Friedrich Barbarossa, versuchen in einer sehr späten Stunde aus den Resten des Landes, das hier nicht in die Hand der Großen gekommen ist, oder das von großen Familien wieder zurückfällt an das Reich, ein Reichsterritorium zu bilden. Es ist das Reichsterritorium, also Pleißenland, dass Sie hier ungefähr so mit dieser Grenze sehen, mit der Hauptstadt Altenburg. Altenburg ist, wenn man so will, ebenso wie dann auch Zwickau und wie Chemnitz Städte, die das Reich gründet, wenn ich es mal so ganz grob sagen darf. Es sind im Grunde Reichsstädte. Hier wird in einer späten Zeit also versucht, ein Reichsland in die anderen Herrschaften hineinzubauen. Und dieses Reichsland steht nun hier in weiterer Verbindung mit Reichslandkomplexen, die man später Vogtland nennen wird. Und hier herunter geht das bis nach Nürnberg. Darüber hat gestern mein Kollege ja hier den Vortrag gehalten, über diese Reichslandbildung über Hof weiter nach Nürnberg, wo die große Reichsburg ein Zentrum bildet. Und hier anschließend ist dann das Reichszentrum mit der Reichsburg Eger. Dieser Reichsgutkomplex ist also ein neues Element, das hier hineinkommt und das nun diese Herren, diese großen, sich entwickelnden Landesherrschaften unterbricht und ein neues Element hineinbringt. Wenn wir fragen, was hier um 1250 am Ende des hohen Mittelalters also etwa vorhanden ist, dann können wir so antworten: Hier im westlichen Bereich eine Mehrzahl kleinerer Herrschaften, Grafschaften und sonstiger Herrschaften im westlichen und mittleren Sachsen, dieses Reichsland. Um 1250 besteht das noch in aller Glorie. Und dann anschließend hier nach Osten hin, ja, an die Elbe hin, da eben auch noch verschiedene Herrschaften, unter denen allerdings die Herrschaft der Markgrafen von Meißen nun sich neu organisiert. Denn im Jahre 1089 ist die Hauptburg Meißen als Markgrafschaft an das Haus Wettin gegeben worden. Und das Haus Wettin, von dem ich dann noch sprechen werde, kommt aus dem nördlich davon gelegenen Gebiet, hat dort oben seine ursprünglichen Allodien und seine Lehen, bekommt nun 1089 die Reichsburg Meißen und beginnt nun von hier aus also den Aufbau eines Territorialstaats. Der Markgraf baut eine neue Markgrafschaft im östlichen Teil der alten Markgrafschaft sozusagen auf, und diese zweite Markgrafschaft ist ein Territorialstaat. Ganz so, wie wir sonst auch Territorialstaaten kennen. Meine Damen und Herren, jetzt müsste ich am liebsten noch einmal das allererste bekommen oder das zweite, aber wir lassen es vielleicht einfach mal so bestehen. Wir geben uns auch in die Markgrafschaft Brandenburg. Vielleicht sollte man doch noch einmal, wenn es geht, das erste oder zweite Dia. Die kriegen das, indem sie länger aufdrücken, mehrfach, dann lassen wir es mal schuldig. Zurück. Sehr schön. Es kommt nun das Gespräch auf die Markgrafschaft Brandenburg, die spätere Markgrafschaft Brandenburg. Dieses Brandenburger Land ist, wie Sie sehen, anders als ein großer Teil des sächsischen Landes, Tiefland. Sie sehen, es ist ein Land großer Wälder, ein Land unendlicher Wasserflächen, Flüsse und Bäche und Sümpfe und Moraste, wie man sie sich besser kaum vorstellen kann. Dieses tiefliegende Land da oben, es ist nun auch genauso wie Sachsen 928 von König Heinrich I. hier erobert worden zunächst, ist dann auch etwa 60 Jahre in deutscher Hand geblieben. Dann aber ist es durch einen gewaltigen Slavenaufstand wieder zurückgebracht worden und befreit worden von den Deutschen. Und erst der Wendenkreuzung von 1147 hat dann diese hier eine endgültige deutsche Etablierung zur Folge gehabt. Es ist ein aus dem Harzvorland, also aus diesem Gebiet hier, hier ist wieder die Elbe, die war Elbe und Saale, ein aus dem Harzvorland kommender großer Herr gewesen, Albrecht der Bär, versehen mit einer Grafenwürde hier in diesem Gebiet, der einer der großen Feldherren wird, die hier dieses Land östlich der Elbe Brandenburg also besetzen. Die Besetzung erfolgt also 1147 und in den folgenden Jahren durch Albrecht den Bären, Graf von Wallensleben und Aschersleben am östlichen Harz. Hier also er ist ein Inhaber großer, riesiger Ländereien, Alodianer Ländereien, Lehensländereien mit verschiedenen Status, also im weiten Raum bis nach Norden hin. Er greift nun hier vor, stößt nun hier vor, und was Brandenburg anbetrifft, wir beachten dies hier nur, erfolgt der Angriff also hier in der Mitte durch ihn. Er stößt dann hier vor, bis ihn an diese Ecke, etwa hier diese, bis hier in diese Richtung so herein, bis dahin, und wird nun hier der erste Markgraf der Brandenburg neuen Typs, also Markgrafschaft im Sinne auch wieder einer Territorialbildung. Es ist dies harte Eroberung mit all dem Blutigen, was da passiert. Es ist aber wie in Sachsen keine Ausrottung. Es gibt keine Ausrottung der Serben, der Sorben oder da oben der Wenden. Es erfolgt nur im Krieg eine harte kampferische Auseinandersetzung, aber keine Ausrottung. Es gilt ja auch noch in diesen Ländern im frühen 18. Jahrhundert das berühmte Wort Friedrich Wilhelms I. an seinen lieben Nachfolger: Menschen, betrachte als den größten Reichtum deines Landes. Und dieses Wort gilt eigentlich die ganze Zeit dort, deshalb dann auch im 18. Jahrhundert die Bereitschaft der preußischen Monarchie, Flüchtlinge, Glaubensflüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen und anzusiedeln, mit Freiheiten zu versehen, die sie sonst nicht haben. Es sind damals in Brandenburg auch noch andere, ich möchte den Ausdruck gebrauchen, Warlords, also Kriegsherren, tätig gewesen. Hier im Norden der Mark Brandenburg haben sie Teile des Landes besetzt. Aber interessant ist dann, dass hier dieses Land, dass diese Warlords verschwinden. Sie verschwinden zum Teil völlig aus unserem Blickfeld. Einige werden in die schlossgesessene Ritterschaft des Landes hineingebracht, sodass also hier auch an sich dieses ganze Land nun in der Hand mehr oder weniger dieses Markgrafen Albrechts des Bären ist. Dieser Markgraf Albrecht der Bär hat eine Belehnung bekommen, durchaus mit der Nordmark. Aber das war eine Belehnung sozusagen mit einem unbestimmten Nichts. Im Grunde genommen ist es eine echte Eroberung aus eigener Kraft. Und es kommt noch etwas hinzu. Der letzte slawische Fürst, der dort lebt, setzt ihn zu seinem Erben ein. Sie merken, wie schwach in diesem Gebiet im Grunde die Lehnsstruktur von vornherein ist. Aber 1182 hat dieser Markgraf von Meißen durchaus schon einen echten Status eben auch bekommen. Er ist 1182 dann eben als Markgraf bereits voll in das Lehnssystem des Reiches integriert. Später wird dieses Land noch erweitert. Es wird das ganze Gebiet bis zur Oder hin, hier und noch darüber hinaus. Das geht ganz hoch da oben noch hin, bis in die Nähe des deutschen Ordensstaates ausgebaut. Es ist die später sogenannte Neumark, zuerst sagte man die Lande jenseits der Oder oder ähnlich. Es ist dies also ein Land, in dem an sich nur der Markgraf von Brandenburg herrscht, nachdem diese verschiedenen Warlords aus der frühen Zeit, also Dynasten auf gleicher Ebene, ausgeschaltet worden sind, mit der einen Ausnahme vor allen Dingen der Grafen von Ruppin, die nun hier im Nordteil des Landes ihre kleine Herrschaft bis in das 16. Jahrhundert behalten. Wir hatten sie schon verschiedentlich hier erwähnt. Herr Kollege Assin, der ein hervorragender Kenner gerade dieser Geschichte ist, hat es ja auch hier schon einmal angesprochen und spricht es vielleicht auch noch einmal an, wenn es sich so ergibt. So ist also hier ein Gebiet entstanden, das anders als Sachsen im Grunde genommen um 1250, wenn man so will, arrondiert ist unter einem einzigen Herrscher. Was dagegen zu sagen ist und was man nun auch noch sagen muss, das möchte ich dann erst nachher noch behandeln. Und schließlich ist das dritte Land Mecklenburg, und jetzt bitte ich Sie, im Dia noch einfach 5, 6 durchzuziehen. So, und hier setzt nun auch im 12. Jahrhundert eigentlich erst ernsthaft, nun hier auf der alten Siedlungsgrenze, die hier runtergeht, hier ist dann die Elbe, hier ist Hamburg, heruntergeht, setzt hier eigentlich auch erst nun die Besiedlung ein. Es kommt hier zur Besiedlung 1142, Wagrien ist hier genannt, es sind hier die Gebiete genannt an der Lübecker Bucht. Irgendwann in dieser Zeit entsteht dann auch Lübeck als die erste deutsche Stadt. Und im Übrigen werden diese ganzen Energien, die sich hier von Deutschland aus, von dem deutschen Gebiet aus, in diese slawischen Länder hinein bewegen, von einem berühmten Sachsenherzog, die Sachsen wurden also hier, Herzog von Sachsen, getragen. Es ist Heinrich der Löwe. Heinrich der Löwe ist der Mann, der diese Politik hier aktiv betreibt, der im Vorfeld seines Landes hier Grafschaften bildet, Grafschaft Ratzeburg, hier die Grafschaft Dannenberg, hier die Grafschaft Schwerin und der dann von hier aus nun das mecklenburgische Land auch wieder in der üblichen Art besetzt, zunächst auch mit einem Burgensystem versieht. Hier ist es also ein Mann, der als Nachbarherzog sein Gebiet erweitert. Es ist aber eines interessant, als dieser deutsche Fürst dann Schwierigkeiten in Sachsen bekommt und zurück muss, hat er damals den größten Teil des Landes wieder dem besiegten, inzwischen zum Christen gewordenen mecklenburgischen Landesherrn zurückgegeben. Sodass also hier im Grunde genommen, wenn man das so will, also ein Herzog einem anderen ehemaligen König das Land zurückgibt. Und das hat natürlich große Konsequenzen gehabt. Es blieb hier die Grafschaft Schwerin wie ein Feldblock bestehen, aber das überwiegende Gebiet von Mecklenburg kam an das Haus der Niklotiden zurück. Niklot ist sozusagen der Urfürst, von dem das alles ausgeht. Es ist natürlich ganz klar, dass hier nun in diesem Gebiet ganz andere politische Voraussetzungen auch sind, sowohl als in Brandenburg wie auch in Sachsen. Das bedeutet also, dass hier oben die Oberschicht nicht in der Weise ausgerottet oder zurückgedrängt wird, sondern dass hier die Oberschicht sich in einer ganzen Reihe von Adelshäusern bis heute gehalten hat, aus wendischer Zeit. Obodriten nennt man diese Stämme, dieses Stammesgefüge. Und nun kommen aber auch hier, wie in Brandenburg, die deutschen Siedler hinzu. Man siedelt hier von Lübeck aus, so übers Meer herunter, sodass die Gebiete an der Küste schneller besiedelt sind als die inneren Gebiete. In Brandenburg, die hier unten, wird so besiedelt. Brandenburger gehen aber auch in die mecklenburgischen Gebiete hinein, sodass hier später als in Sachsen, langsamer als in Sachsen und auch in Brandenburg doch auch das Gebiet mit Deutschen ausgefüllt wird. Ich habe aber hierfür gar keine Vorstellung, gar keine Zahlen für diese deutsche Wanderung, so wie das für Sachsen ja versucht worden ist, hat es Ihnen ja gezeigt. Wenn man jetzt fragt, wie sieht die Landesherrschaft in diesen Gebieten aus, so ist sie hier erst in einem großen Teil, hier vorne, also in einem Vorgebiet, vor allem die Grafschaft Schwerin, ist ein hineingeschobener deutscher Herrschaftsposten. Dies hier ist von inzwischen christlich gewordenen mecklenburgischen Fürsten regiert, die auch ihre eigene Oberschicht stärker durchbringen, stärker behalten als in den anderen Gebieten. Auch hier ist also ein allodiales Element für die ganze Landesherrschaft in starkem Maße vorhanden und vorauszusetzen. Lehnstruktur zum Reich hin, das ist erst eine Sache des 14. Jahrhunderts. Sie, verehrter Kollege Assi, haben darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das also nicht im Kopf, 1348 oder sowas. Erst 1348 wird dieses Gebiet überhaupt ein Herzogtum des Deutschen Reiches und eingegliedert in die Lehnspyramide. Was also in Mecklenburg, in Brandenburg schon 1182 geschehen ist und was im Grunde in Sachsen von Anfang an gewesen ist, weil es ja eine königliche Herrschaft am Anfang einmal gewesen war. Wir können also sagen, dass das Gebiet von Mecklenburg und Brandenburg sehr viel stärker schon im Ganzen integriert ist, wenn auch hier die Grafschaft Schwerin mitten im Land liegt und wenn nun auch hier die Bistümer dieses Landes, nämlich die Bistümer Ratzeburg und Schwerin, hier auch im mecklenburgischen Land auch Schenkungen erhalten haben, sodass hier kleine geistliche Staaten entstehen. Aber Sie können sich vorstellen, dass mit der Freiheit dieser Staaten, die im Grunde genommen durch Schenkungen Heinrichs des Löwen entstanden sind, das Element des Reiches sehr schwach ist. Es musste erst Heinrich der Löwe abgelöst und abgesetzt werden, bis der Kaiser die Investitur bekommen hat. Sie sehen aber, wie stark hier die allodialen Elemente von vornherein sich eben überall darstellen. Und das gilt auch für die Bistümer Brandenburg und Havelberg für Brandenburg. Und das gilt für die Bistümer von Meißen, Merseburg und Naumburg im Süden. So kommt also hier im Grunde genommen eine ganz neue Struktur zustande. In allen drei Staaten ist das allodiale Element von Anfang an sehr stark und das Element der anderen, der Reichslehnschaft ist schwach ausgeprägt. Und nun die Zeit nach 1250. Auch hier beginne ich wieder mit Meißen und hätte nun gern hier die Folie 4 angestellt. Und die nächste Folie angeschaut. Sie sehen hier etwa das Bild um 1200, wie es Karl-Heinz Blaschke jetzt in seiner neuen Geschichte kennzeichnet. Die Markgrafen von Meißen aus dem Hause Wettin mit großem Besitz hier oben, allodialen Besitz und Lehnsbesitz hier oben, bauen ein Territorium aus. Dieses Territorium ist schon so weit um 1200 und 1250 vorhanden, als nun das Interregnum kommt. Der spätere sächsische Staat wird aber hier sehr viel mehr umfassen. Es geht also vor allen Dingen um dieses Gebiet, um diese Vielzahl von kleinen Herrschaften, die alle zu dem von mir berührten Reichsland, um Altenburg herum, das Pleißenland, gehört haben. Und hier setzt nun also eine Bewegung ein seit 1250, seit dem Tode Kaiser Friedrichs II., die den Markgrafen von Meißen nach Westen hin expandieren lässt. Die ganze Grundrichtung kehrt sich also um. Wir sprechen sonst immer von West nach Ost wie die Eroberung. Hier müssen wir sagen, sie geht von Ost nach West, nämlich die Landeroberung als Landesherrschaft. Es beginnt damit, dass im Jahre 1254 dem Markgrafen von Meißen die Pfandherrschaft über das Reichsland gegeben wird, und zwar für das Amt des königlichen Landrichters. Es gibt also über diesen ganzen Reichsland einzelne Reichsministerialen, und es gibt einen zusammenhängenden, einen königlichen Landrichter über dem Ganzen. Dieses Amt fällt an Wettin, weil der Kaiser, nämlich Kaiser Friedrich II., seine Mitgift nicht bezahlen kann, mit der er seine Tochter, dem Wettiner, verheiratet hat. Er kann sie nicht zahlen, er muss das Amt sozusagen des königlichen Landrichters, so muss man etwa sagen, verpfänden an die Wettiner, und damit ist das Reichsland natürlich, wie Sie sofort wissen, in großer Gefahr. Und es ist nun auch die Hauptexpansionsrichtung dieser Markgrafen. Hier das Ausgangsland um 1200, gebildet aus den Resten der alten Markgrafschaft und allodialen Besitzungen verschiedenster Art von den Wettinern. Und nun geht die Ausdehnung hier lang, und nun will ich Sie nicht mit den einzelnen Dingen belasten. Es sind die Mittel eben überwiegend des Kaufes, der Pfandschaft, des Erbes, des Tausches. Es ist manchmal auch einfach brutale Gewalt, die zuschlägt, wenn es denn nicht anders geht. Und nun setzt sich in diesem Land eine Ordnung durch nach Ämtern. Die alten Burgwartbezirke, die am Anfang dieser Zeit eine Rolle gespielt haben, sind durch diese zahlreichen Immunitäten, die an Bischöfe und andere Große ausgegeben worden sind, im Grunde genommen zerfallen. Sie spielen keine Rolle mehr. Jetzt bilden die neuen Landesherren Ämter. Und zwar auch wieder Ämter um Burgen herum, bei denen sie dann zum Teil die alten Burgen benutzen. Aber es ist das nicht grundlegend. Grundlegend ist, dass die Burg mit dem umliegenden Burgbezirk eben ein Amt wird. Wie die Ämter hier im Einzelnen, im alten markgräflichen Gebiet, von hier oben also herunter das Haus Wettin zustande gekommen sind, ist sehr schwer zu sagen. Das sind eben Ämter, im Grunde ist es ja alles irgendwie auf wilder Wurzel, wenn es nicht eben einmal zurückgeht auf die wendische, auf die sorbische Zeit. Aber was nun neu erobert wird, was hier hinzuwächst, da ist es so, wie wir es hier auch schon öfter gehört haben, eine solche kleine Herrschaft wird einfach erobert, also gekauft, getauscht, gepfändet, bis man sie hat, und dann wird sie als ein Amt einfach angegliedert. Es gibt also eine verschiedene Entstehungsweise, da oben können wir es nicht im Einzelnen so nachvollziehen, aber hier wissen wir ganz genau, wann ein Amt entsteht. Dieses Vorrücken der Wettiner nach Westen und die Ämterbildung in diesem Bereich geht bis in das 16. Jahrhundert hinein. Wettin ist also im späten Mittelalter ein offener Staat, der hier ein großes Expansionsgebiet noch zu bewältigen hat. Das ist also ganz anders als in Brandenburg und in Mecklenburg, wo im Grunde die Weite des Landes, das Ganze des Landes schon erfasst ist. So dehnen sich also die Wettiner aus, sie bauen ihre Burgen auf, sie bauen ihre Ämter auf, hier nicht mehr genau erkennbar, wie und wann und wo, aber hier durchaus nachvollziehbar durch Addition an den alten Bestand. Das ist also hier ganz kennzeichnend. Nun bleiben aber, das ist sehr interessant, einige unbewältigte Reste bestehen. Es gibt eben hier, darüber haben wir auch schon gesprochen, inmitten dieses Reichslandes eine Reihe von Herrschaften, die hier mittendrin liegen, die den Herren von Schönburg unterstehen. Diese Herren von Schönburg sind also auch Reichsministeriale gewesen im Dienste des Königslandes, die dann durch das Interregnum herrenlos geworden sind, denen es aber gelingt, doch ihre Struktur einigermaßen zu erhalten. Und nun einigermaßen zu erhalten, ja bis in das 18. Jahrhundert hinein. Das ist dieser unbewältigte Rest. Wir verstehen jetzt, inwiefern er unbewältigt ist. Das andere darüber herum ist alles nun schon richtig sächsisches Amt geworden, während eben hier so ein Rest bestehen bleibt. Wir sprachen darüber, bis ins 18. Jahrhundert zankt man sich, was man denn nun eigentlich sei. Und das, was dann um 1760 als ein gewaltiger Hauptprozess herauskommt, sagt eben nur das, was eben ist. Ja, ihr seid Reichsuntertan, aber ihr seid auch Landesuntertan. Das hat man aber im Grunde auch schon vorher gewusst. Im Grunde genommen wird erst durch die großen Veränderungen der Geografie des 19. Jahrhunderts dann dieses Gebiet der Herren von Schönburg in den großen sächsischen Staat integriert. Und seine letzten Eigenheiten behält er hier bis in das tiefe 19. Jahrhundert. Gerichtsrechte, kirchliche Rechte, alle möglichen Sonderrechte und Vorteile, Fragen der Organisation der Steuereinnahme und Organisation der Steuereinnahme, das bleibt im Grunde also alles, wie es ist. Also der Staat ist im Grunde in einem ständigen Ausdehnen und Integrieren begriffen, bis eigentlich erst in der Zeit Napoleons die Entscheidung fällt, was damit wird. Und einige Gebiete, nicht wahr, die hier auch noch sind, wie die Herren von Gera und einige andere, werden überhaupt nie von den Sachsen kassiert. Sie bleiben selbstständig bis 1918. Sie sind dann diese schönen Staaten, nicht wahr, Reuß ältere und Reuß jüngere Linie. Und es sind diese winzigen Staaten, von denen man dann sagt, dass sie auch angeblich, ich sage das angeblich, ein Kirchengesamtbuch gehabt haben, in dem ein Gebet drinstehen soll, was ich nicht weiß, ach Gott und Herr, gib Sonnenschein für Schleiz und Reiz und Lobenstein und wollen die anderen auch was haben, dann sollen sie dich selber fragen. Also ich kann es aber nicht sagen, ob das echt ist, aber es sind die kleinsten deutschen Staaten, die bleiben. Bitte einmal das nächste Dia, jetzt wieder Dia Nummer 7. Noch ein zweiter. Das ist der sächsische Staat um 1380. Der sächsische Staat, der hier also diese großen ursprünglichen Komplexe hier um Meißen und Dresden herum hat, wir sehen, dass es hier noch weitergeht, etwas größer, also ein großer geschlossener Komplex und dann ausgedehnt nacheinander hier und da und da und da und da, schon Gewinne dieses Reichs aus diesem Reichsland, hier unten mit Vogt dann viel und dann hier ist dann vereinigt worden seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Thüringen, die Landgrafschaft Thüringen, auch an das Haus Wettin gefallen. Das ist also dieses Gebiet, was dann hier so etwa, hier so ungefähr von hier aus, dann hier nach Westen sich erstreckt, bis dann hier Hessen beginnt. Das Land ist also, wenn man so will, nur in gewissen Partien, kann man das mal ein bisschen so schieben, dass man da hinten das sieht. Ein bisschen schieben. Ja, noch ein bisschen. Ja. Danke. Sie sehen, wie relativ geschlossen hier ein Land schon ist. Die Ämterverfassung ist durchgesetzt. Wie es immer lockerer wird, nicht? Aber diese ganze Landschaft des Reichslandes ist nur erst zum Teil erfasst. Hier, hier, hier. Nicht? Dann hier wieder auf Altenburg. Aber hier zwischen sind noch ganz offene Gebiete, die erst im 15. Jahrhundert allmählich erfasst werden. Das ist also der deutsche Territorialstaat der Wettiner in dieser Zeit im späten Mittelalter mit Tendenz zu größerer Ausfüllung, vor allen Dingen hier in diesem mittleren Gebiet, eben in den ehemaligen kaiserlichen oder Reichslanden. Es wird also eine Ämterorganisation aufgebaut. Und das Interessante ist nun, dass diese Ämterorganisation auch noch nach 1380 sich immer mehr durchsetzt. Diese Ämterorganisation wird schließlich einen fast geschlossenen Staat hervorbringen, hier in diesem Gebiet, fast geschlossen, bis ins 16. Jahrhundert hinein, aber dann doch eben einen Staat, der ein relativ geschlossenes Gebiet aufweisen wird. Das hier ist Thüringen, das gehört mit, auch noch zu den Wettinern, ist immer ein zerrissenes Land, wir sprechen darüber nicht, denn wir konzentrieren uns ja auf das neue Siedelland, von dem aus also die Machtkonzentration der Wettiner sich gebildet hat. Nun ist das 14. Jahrhundert eine kritische Zeit für alle deutschen Landesstaaten gewesen. In dieser Zeit, das zeigt sich überall, werden die Herrschaftsrechte in einer bodenlosen Weise verschleudert. Die Landesherrschaft, die sich eben bildet, verliert, weil in den wilden Zeiten, die dieses 14. Jahrhundert hat, im Grunde die gesamten Herrschaftsrechte kommerzialisiert werden. Das bedeutet eben, dass riesige Gebiete und riesige Rechtskomplexe, Gerichtshoheiten, Steuerhoheiten und alles Mögliche abgegeben werden muss an den Adel, damit der Adel bei der Sache bleibt. Nun ist interessant, dass das natürlich auch den sächsischen Staat erfasst hat. Aber der sächsische Staat hat auch eben in dieser kritischen Zeit des 14. Jahrhunderts gewaltige Federn lassen müssen. Auch im sächsischen Staat sind große Gebiete, sind ganze Komplexe von Herrschaftsrechten ausgegeben worden an den Adel, an die Kirche, an die Prälaten, an die Städte. Die Landesherrschaft ist zwar in der Tendenz ausdehnend, expandierend, aber im Inneren wird sie immer löcherlicher, wird sie immer stärker ausgehöhlt. Bitte mal das nächste Bild. Und hier gibt es nun eine einzige Karte, die ich überhaupt hier gefunden habe. Sie ist alt, sie ist 80 Jahre alt und sie zeigt uns ein wettinisches Amt, was in der Krise des 14. Jahrhunderts aus diesem Amt geworden ist. Und das liegt also um 1500 herum. Es ist gemacht nach einem sogenannten Erbbuch, also nach einem Verzeichnis der grundherrschaftlichen, gerichtsherrschaftlichen Rechte des Kurfürsten in einem Amt. Was sehen wir? Ich muss es Ihnen erklären. Die Farbe Schwarz ist die Farbe Landesherr, also Markgraf von Meißen. Die Farbe Blau ist die Farbe der Geistlichkeit. Die Farbe Schwarz ist diese Farbe in Blau, so dunkelblau, so violett, ist die Farbe der Städte. Rot ist adelig. Ein schwaches Rot bedeutet Einadliger. Ein starkes Rot bedeutet mehrere Adlige. Wenn wir uns jetzt die grundherrschaftlichen Rechte in diesem Amt Peter Greutsch um 1500 die Grundherrschaft betrachten und schauen das mal so durch und fragen, wo ist das Schwarz, wo ist der Landesherr? Da kommen wir eigentlich nur auf ein einziges Dorf. Hier unten auf ein einziges Dorf, in dem die landesherrliche Farbe eben vorhanden ist, für die Grundherrschaft. Alles andere ist, ja, nun können Sie sich das ausdenken. Allergrößtenteils ist es rot, teilweise schwachrot, das ist ein Adliger, teilweise starkrot, dann sind es mehrere Adlige. Das ist die Grundherrschaft, sie schlägt sich nieder in der Grundfarbe des der einzelnen Partikel. Erstens also die Grundherrschaft. Jetzt kommen wir auf die Herrschaft, auf das Niedergericht. Auf das Niedergericht. Und das Niedergericht hat entweder einer in der Hand oder es haben zwei oder mehrere in der Hand. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Das Niedergericht in diesem königlichen, in diesem landesherrlichen Dorf gehört dem Landesherrn. Aber hier ist es rot, einadlige. Hier ist es als Kreuz. Es ist blau und einadliger Sohn und es ist blau geistlich. Das heißt also, hier sind die Gerichte gemischt. Hier ist der innere Punkt wieder rot, adlig, schwarz, denn das ist der Landesherr. Das ist blau, das ist wieder geistlich. Hier ist es blau, geistlich. Hier ist es überhaupt ganz verrückt. Es sind zwei Adlige und es ist ein kirchliches Teil ist hier in diesem Ort. Also die niedere Gerichtsbarkeit, die Vogteigerichtsbarkeit. Und jetzt kommt die höhere Gerichtsbarkeit. Das sind die Kreise in den Farben. Aber da fällt Ihnen jetzt auf, es sind sehr viele schwarze Kreise da. Sehr viele schwarze Kreise, nicht wahr? Hier und hier, hier ist sogar alles. Hier ist sogar also die innere Gerichtsbarkeit, die niedere und die höhere Gerichtsbarkeit, landesherrlich. Hier auch. Hier ist es nun ganz verrückt. Hier ist das niedere Gericht, die Vogtei, ist hier ein Drittel Landesherr und zwei Drittel einzelne Adlige. Und die höhere Gerichtsbarkeit ist geteilt, Landesherr und ein Adliger. Hier ist die innere Gerichtsbarkeit adlig bei Rot, aber die höhere Gerichtsbarkeit ist schwarz. Wenn man das nun alles so zusammenzählt, dann merken Sie, dass in der Hochgerichtsbarkeit mehr Dörfer also landesherrlich sind, aber längst nicht alle. Und nun gibt es noch etwas, meine Damen und Herren. Und das sind diese Grenzen hier. Diese Grenzen deuten auf eine Gerichtsbarkeit auf den Feldern, auf den Fluren hin. Das heißt aber eine Gerichtsbarkeit, die also außerhalb des Dorfzaunes gilt. Und da sehen Sie, wie viel schwarz, also wie viel landesherrlich diese Gerichtsbarkeit ist. Nun hat dieser sehr kluge Bearbeiter, und das Buch ist 80 Jahre alt, hat dieser Mann damals sehr klug die Zahl auch der Höfe, der sogenannten Huben, ausgezählt und hat nun dementsprechend festgestellt, wie hoch landesherrlicher und adliger und kirchlicher und städtischer Anteil ist. Und da kommt er auf einen grundherrlichen Anteil etwa von 5%. Das ist etwa dieser Ort und die Anteile, die noch sonst woanders sich eben grundherrschaftlich finden. Hier ist immer ein landesherrlicher Anteil noch mit da. 5% hat der Landesherr als Grundherrschaft. Er hat ungefähr, die genaue Zahl jetzt nicht, 20% Niedergerichtsbarkeit. Also 80% nicht. Er hat ungefähr 50% höhere Gerichtsbarkeit. Also 50% auch nicht. Und er hat in den Feldern zu 80% die Gerichtsbarkeit. Das heißt also ein maßlos kompliziertes Bild. Ich hoffe, ich habe es Ihnen einigermaßen verständlich gemacht. Eine maßlose Zerrissenheit. Aber eines ist wichtig. Der Staat ist bis in die Ämter präsent. Er ist auch in diesem Amt, mindestens also hier mit den vielen schwarzen Elementen, die Sie hier finden, als Grundherrschaft, als Niedergericht, als Obergericht, als Gericht auf den Fluren, schwarze Begrenzung, nicht wahr? Hier ist er nur zur Hälfte, gehört es wieder dem Adel oder so, ist der Staat präsent in einer maßlos komplizierten Auffächerung und Aufgliederung. Dennoch ist dies von den drei Staaten, die wir hier behandeln, der staatlichste Staat, weil wenigstens in dieser ganz schwachen Komponente doch der Staat immer da ist, bis unten darunter. Es ist die einzige Karte, die ich überhaupt gefunden habe. Ich wünschte, es gäbe von diesen Karten nochmal 20 oder 30, denn natürlich können die Dinge in anderen Gebieten auch Sachsens unterschiedlich sein. Es ist durchaus sehr wahrscheinlich, dass es Gebiete gibt, in denen der Landesherr stärker ist. Es gibt aber auch andere, wo er vielleicht noch schwächer ist. Man wüsste gerne mehr, wer von Ihnen also einmal solch eine Arbeit machen will, auf der Mitte von Geografie und Geschichte, der hat hier ein wunderbares reiches Feld, denn diese Erbbücher, die die ganzen Rechte der Landesherren und der anderen aufweisen, sind hervorragend und liegen in großer Zahl im Hauptstaatsarchiv in Dresden vor. Es ist dies also das eine. Der Staat ist hier überall präsent. Nun ist dieser sächsische Staat in der Krise des 14. Jahrhunderts also zwar aufgelockert worden, er hat viele Elemente also auch an die Adel und Kirche und so weiter geben müssen, aber er ist immer da. Und das gilt nun auch dafür, dass dieser Staat eben auch immer relativ gut, das kommt daher, dass dieser Staat relativ gut Geld hat. Dieser Staat hat im Erzgebirge gewaltige Silberschätze im 13. und frühen 14. Jahrhundert noch gehabt. Er braucht also in dieser Zeit, kann er zwar Rechte abtreten, aber es geht nie ins Mark hinein. Andererseits ist dieser Staat aber dann auch erschöpft, weil es kein Silber mehr gibt im späten 14. und im frühen 15. Jahrhundert. Aber immerhin, dann kommt wieder Silber, reichliches Silber, und dann setzt eine neue starke Phase ein. Wir haben gestern in dem Vortrag gehört, dass in Franken es gerade anders ist, dass man es da gerade in der Zeit das Silber und Gold findet, wo eben das andere hier in Sachsen für eine Zeit lang, für anderthalb Jahrhunderte, nicht mehr da ist. Das bedeutet auch, dass dieser Staat in Sachsen erst spät eine landständische Verfassung bekommt. Erst 1428 werden erstmals die Stände dieses Gebietes zusammengerufen und dann erst zum ersten Mal treten sie zusammen. Sie sind aber über Steuerbewilligung nie hinausgekommen. Es hat keine vollständige Zersetzung, eben eine vollständige landständische Mitbestimmung gegeben in Sachsen. In Sachsen ist der Herzog also vor allen Dingen durch das Silber, von Zoll- und Geleitsrechten abgesehen, durch das Silber, den Silberbergbau, stets stark gewesen. Bis in das 16. Jahrhundert hinein, nachher ergeben sich wieder andere Konstellationen. Dieses Land, dieses neue Territorium Sachsen, diese neue Markgrafschaft, wird auch von den Herrschern als Allod behandelt. Es ist von Walter Schlesinger sehr interessant gezeigt worden, wie im 11. Jahrhundert bei Teilungen des Gebietes man noch Rücksicht nimmt auf die Lehen und auf die Allodien. Sie werden als Block sozusagen jeweils an den einen oder anderen gegeben. Im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert wird es dann immer seltener, im 14. Jahrhundert spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Da werden einfach ganz systematisch Lehenskomplexe, Allodialkomplexe zusammen und auseinander vererbt, verteilt, verkauft, verschenkt, vergeben, sodass im Grunde genommen hier also man sieht, dass das der Feudalcharakter des Ganzen zugunsten des Allodialcharakters enorm stark zurückgedrängt ist. Darf ich jetzt noch mal das nächste Dia sehen? So ungefähr ist um 1500 der Wettinische Staat dann gewesen. Nun im größten Sinne, Sie sehen das geschlossene große Gebiet hier im Osten und dann hier wieder. Inzwischen ist ein Landesteil und daher die verschiedenen Farben. Seit 1424 oder 23 oder so etwa heißt dieses Gebiet nun auch Sachsen, weil inzwischen nun hier das Gebiet um Wittenberg als mittelelbisches Herzogtum Sachsen an das Haus Wettin im Erbgang gelangt ist. Erst von diesem Jahr an dürfen wir eigentlich sprechen von einem Land Sachsen. Meine Damen und Herren, also um 1250 sind die Wettiner ein offenes Land. Der Staat hat noch gewaltige Expansion zu leisten, bevor er ein Staatsgebiet entwickelt, in dem dann aber auch immer noch die Bistümer bleiben. Die drei Bistümer von Meißen, Merseburg und von Naumburg. Aber sonst schließt er sich, nicht wahr? Und er hat also noch gewaltige Arbeit zu leisten. Er wird auch ausgehöhlt durch die Krise des 14. Jahrhunderts, aber nur in einem relativ beschränkten Maß, nicht grundlos. Und das ist nun anders bei den beiden Staaten, die wir nun abschließend uns noch kurz ansehen wollen. Darf ich Sie noch das nächste Bild bitten? Meine Damen und Herren, auch der einstmals so stark von dem Landesherrn her eroberte und gebildete Staat der Brandenburger, ungefähr so in dieser Ausdehnung, weit hier oben noch hoch, die er auch hat, dann im Grunde genommen bis ins 16. oder 17. Jahrhundert hinein, bis dann Brandenburg als Staat Preußen immer neue Gebiete hinzugewinnt, unterliegt der Krise des 14. Jahrhunderts. Aber er unterliegt dieser Krise in einem ungleich stärkeren Maße. Mein Kollege Assing hat schon darauf hingewiesen. wie ein Jahrhundert Fremdherrschaft in diesem Lande, erst eine wittelsbachische Fremdherrschaft. Das Haus Wittelsbach also zusammen mit Ludwig den Bayern, in Zusammenarbeit, gibt dieses Land einem Wittelsbacher Herrscher, als das Haus der Askanier im frühen 14. Jahrhundert ausstirbt. Dann kommt es an Karl IV. Karl IV. Und an seine verschiedenen Nachfolger, bis das Land schließlich, wie wir gehört haben, in mehreren Etappen 1415 an die Hohenzollern geht, die aus Franken kommen, wie uns der Kollege gestern so hervorragend geschildert hat. Und er hat uns ja auch geschildert, mit welchen Gefühlen diese Franken nach Brandenburg kommen. Denn Brandenburg ist hat eine Fremdherrschaft. Ein Jahrhundert, hier werden die Gebiete, hier werden die Herrschaftsrechte in einer fast bodenlosen Masse ausgegeben, verschenkt, vergeben, ausgegeben an den Adel. Hier gewinnt der Adel also eine unglaubliche Stärke. Und dies kommt nun in der Besitzstandskarte aus der Mitte des 16. Jahrhunderts zum Ausdruck. In diesem Gebiet sind nur die blauen Partien, die blauen Gebiete, landesherrlicher Ämterbesitz. Und alles andere, was hier in den verschiedensten bunten Farben nun erblüht, gehört massenweise dem Adel, gehört zum Teil auch den Städten, gehört zu einem Teil auch der Kirche. Aber der Landesherr ist grundherrschaftlich auf ganz enge und auf ganz enge Komplexe beschränkt. Aber nun das Entscheidende: In Brandenburg verbinden sich in der Masse der Fälle, nicht immer, aber in der Masse der Fälle, mit der Grundherrschaft auch sämtliche Gerichtsrechte, niedere Gerichtsbarkeit, hohe Gerichtsbarkeit, die Steuereinsammlung, die dann erst weitergegeben wird an den Fürsten, sodass hier im Grunde genommen geschlossene große Adelskomplexe sind. In den Dörfern des Adels hat der Fürst nichts zu sagen. In den normalen Dingen, die das Leben damals bestimmen, die Gerichtsbarkeit, das Geld, die Wede, er ist im Grunde genommen also auf seine Gebiete beschränkt. Dies ist der Staat und er ist auch im Wesentlichen so geblieben bis in das 18. Jahrhundert hinein, bis zu den großen Reformen in Preußen im frühen 19. Jahrhundert. Und wenn man so etwas sich klar macht, so etwas sieht, eine solche Karte sieht, dann weiß man, dass man als Frühneuzeitler ohne eine intensive Beschäftigung mit dem Mittelalter, dass er diese Verhältnisse erst schafft, sowohl in Einigung wie in Zerreißung erst gründet, überhaupt nicht auskommen kann. Das heißt also, dieses Land, in diesem Land sind die Komplexe des Fürsten neben denen des Adels und die adlige Herrschaft in diesem Bereich ist praktisch von den Fürsten bis in das 18. und 19. Jahrhundert dann natürlich unter vielen Veränderungen doch nicht in die Hand gekommen. Es gibt ja den berühmten Spruch, im preußischen Staate, der preußische Staat hört beim Landrat auf. Das heißt also, der preußische Staat ist eine Kuppel über dem Ganzen, eine Cupola über dem Ganzen, nicht wahr? Er erhält noch die Beamten, aber auch die Landräte in den großen Bezirken des Landes nur wieder mit Präsentation durch die Eingesessenen, vor allen Dingen durch den Adel. Das ist noch eine Struktur bis in das tiefste 19. Jahrhundert hinein. So wird das Land also aufgerissen. Man darf also nicht nur die Territorialgründung sehen, die ein schönes, großes Territorium hervorbringt. Man muss auch dann sehen, wie dieses Land wieder aufplatzt, weil die ganzen inneren Rechte an den Adel eben verkauft werden müssen. Und ähnliches das Schicksal in Mecklenburg. Darf ich die nächste wieder bitten? Auch in Mecklenburg, hier habe ich eine etwas plumpere Karte, aber sie gibt ganz gut wieder um 1550. Nicht wahr? Sehen Sie auch hier, wie sich die Farben eben hier teilen. Hier ist das Rote, der Landesherr. Das Gelbe ist der Adel. Das heißt, auch hier baut der Adel die Masse, in der Masse des Territoriums seine örtlichen Herrschaften auf. Sie umfassen alle Gruppen von Rechten. In der Regel sind es geschlossene Dörfer oder ganze Dorfkomplexe, die hier sind ja viele Dörfer, vielleicht 10 Dörfer, 20 Dörfer, es sind im Grunde Herrschaften, die mit allen Rechten dann beim Adel oder auch mal bei anderen Kräften, ist ja auch gedacht an die Städte, die auch noch kleine Landgebiete haben und an die Kirche dann eben abgegeben sind. Aber hier, wie gesagt, ist dasselbe in Mecklenburg. Insofern ist also der Staat, der sächsische Staat, der wettinische Staat, wenn man so will, zwar ein offener Staat mit seinen Grenzen und so ganz ist er ja nie geschlossen worden, geblieben, aber er ist in sich relativ eben durch die Präsenz des Landesherrn auf der unteren Ebene eben noch stärker gewesen als die anderen Staaten. Meine Damen und Herren, ich hätte da noch eine Menge Sachen, es bleiben die Bistümer noch über die Reformation oder bis in die Reformation bestehen. Es sind hier also kirchliche Bezirke, merkwürdige geistliche Staaten, die im Grunde genommen gar nicht echte, die sind zwar reichsrechtlich in der Mehrzahl Reichsbistümer, sie werden auch so geführt, bis sie in der Reformation aufgehoben werden, weitgehend jedenfalls aufgehoben werden. Aber es ist mit diesen ganzen Bistümern eben so, dass sie praktisch Landesbistümer sind, weil in der Struktur dieser Bistümer sowohl in Mecklenburg wie in Brandenburg wie in Sachsen der Landesherr die entscheidenden Rechte ausübt. Diese Bistümer, die hier zwar einmal aus alten Notationen der Kaiser oder eben hier oben Heinrichs des Löwen hervorgegangen sind, diese Bistümer haben dann im 13., 14. und immer zunehmend ins 15. Jahrhundert ihre Selbstständigkeitsrechte aufgegeben. Sie sind noch da, aber sie sind ein Schatten eines Bistums, wie wir es aus dem alten Reichsgebiet kennen. Es sind Bistümer, die weder ein eigenes Steuerrecht haben, noch eine eigene Landfolge haben, die auch hinsichtlich der höheren Gerichtsbarkeit und vor allen Dingen hinsichtlich der Landständigkeit in die Landesherren hineingehören, in den Gebiet ihrer eigenen Stifte beheimatet sind. Man könnte noch vieles reden von den Konsolidierungsversuchen, dass man auch den Rechtszug der neu gegründeten Städte an die Mutterstädte abschneiden möchte. Hier in Mecklenburg ist es vornehmlich, ach, könnte ich mal das nächste Bild haben. Hier ist noch einmal ein Bild von Mecklenburg im 18. Jahrhundert. Inzwischen sehen Sie, sind die Gebiete aufgehoben worden des Klerus. Nochmal weiter bitte. Sie sehen hier die verschiedenen Diözesen, die sich in den Gebieten überschneiden. In Brandenburg sind die Tendenzen stark, dass die auswärtigen Bistümer, die im Lande Jurisdiktion haben, abgeschnitten werden. So, zwar dadurch abgeschnitten werden, dass sie eigene delegierte Kommissare einsetzen müssen, die dort das Gericht dann wahrnehmen. Das ist vor allem in Brandenburg sehr aktiv betrieben worden. Also man versucht also auch, die auswärtigen geistlichen Gerichtsbarkeiten herauszuhalten. Ich will das nicht im Einzelnen erklären. Bitte weiter. Das ist hier noch einmal die kirchliche Gliederung in Mecklenburg. Auch hier sind die Tendenzen stark. Eben auch hier gibt es die einzelnen Bistümer mit ihrem Grundbesitz. Hier sind sie so ein bisschen gezeigt. Sie liegen im Land, aber hier sind sie landsässig. Sie müssen auf den Landtag erscheinen, sie müssen Landsteuer leisten. Die Bischöfe werden sehr stark von den Herzögen bestimmt. Dadurch vor allen Dingen bestimmt, dass auch bereits die Domherren mehr oder weniger im 15. Jahrhundert schon das Vertrauen haben müssen der Landesherren, sodass diese Bistümer ihre Selbstständigkeit verlieren. Noch ein letztes Bild bitte. Hier zeigt sehr schön, wie im Grunde die ganze Stadtrechtsgebung, Stadtrechtverleihung von Lübeck ausgeht. Und wie hier im Grunde genommen also eine auswärtige Stadt dann im Rechtszug den Oberhof bildet. Ich habe das aber nur genommen, weil ich hierfür zufällig eine Karte gefunden habe. In Mecklenburg sind diese Kämpfe nicht so stark gewesen, aber in Brandenburg, hier hat es starke Kämpfe gegeben, den Rechtszug eben nach Magdeburg abzusteigen. So gibt es also Elemente, die können wir in der Diskussion noch vertiefen. Meine Damen und Herren, also ich bin Neuzeitler, ich frage mich, wie allmählich die neuzeitliche Staatlichkeit wirkt. Ich bin selber engagiert und sehe immer stärker, wie es ohne das Mittelalter nicht geht und wie stark wir, wie dankbar wir sein müssen, dass hier eben uns die Forschung weitergeholfen hat. Ich habe vor allen Dingen Sachsen in den Mittelpunkt gestellt, weil hier eine sehr intensive Forschung auch betrieben worden ist, deren Vertreter ich gut kenne, sodass ich hier also eine persönliche Anschauung habe. Für die Gebiete von Brandenburg ist der Kollege Assing hier in unserer Mitte, dass wir eine Fülle in der Diskussion an Fragen und Antworten noch zu geben haben. Ich bedanke mich. Thank you. ehe das Licht wieder angeht, können wir vielleicht die Frage klären. Besteht der Wunsch, dass eine italienische Zusammenfassung gegeben wird, einiger der wichtigsten Punkte? Dann machen wir das noch vor der Pause. Ja? Gut, schön, danke. Posso parlare di senza microfono, per favore? Infatti, cioè riepiloghiamo sui punti principali molto rapidamente. La prima cosa che è stata rilevata è che si tratta di un'area molto diversa da quelle esaminate finora, perché è un'area di nuovo insediamento tedesco. Popolata per lo più dal V VI secolo da popolazioni slave che hanno preso posto di quelle germaniche che sono state più a sud e più a ovest, e quindi in queste zone è molto importante avere in una prima fase il processo di conquista, di resistenza e lo scontro di altre popolazioni che invece nelle altre zone della Germania che abbiamo esaminato finora non si verifica. La relazione è stata ripartita, come si vede anche dallo schema, in due fasi cronologiche, la prima dalle origini al 1250 e la seconda che riguarda gli sviluppi successivi fino al XV-XVI secolo. È stata scelta la cesura cronologica del 1250 perché per la Germania, come per l'Italia, è fondamentale in quanto segna la crisi dell'impero austriaco. Sono poi stati presi in considerazione i tre stati che si creano in quest'area, a partire dalla Sassonia, che però il professor Klein ci tiene a precisare che almeno fino al XV secolo è corretto chiamare Meissen, perché il nome Sassonia subentra soltanto nel XV secolo, in seguito appunto alla conquista della zona della Sassonia. La Sassonia rappresenta la zona meridionale di questo complesso territoriale a est della linea Elbasales, che è la linea del confine, è in gran parte montuoso e scarsamente popolato, coperto da foreste. La popolazione è concentrata in poche zone, anche quella di origine slava, è concentrata in poche zone, poche isole diciamo in mezzo a queste foreste di grandissima estensione, e qui viene insediata, dopo la conquista che avviene nel 928-29 da parte di Enrico I di Sassonia, un sistema di castelli incentrato sul castello principale di Meissen, e poi con attorno appunto tutta una serie di altri centri fortificati. Quindi si tratta di un'organizzazione puramente militare in questa prima fase, sotto il controllo appunto del Burgrave, appunto del castello di Meissen. Questa amministrazione di tipo esclusivamente militare cambierà invece in seguito per trasformarsi in una struttura di tipo territoriale, un po' come abbiamo visto anche ieri per un aggraviato di Norimberga. Questa zona si costituisce però sotto Lusveri, sotto Corrado e sotto Federico Barbarossa, una grossa area di controllo imperiale, Reichsland, che è Reichsland della Pleiße, con capoluogo Altenburg, perciò nel 1250 siamo di fronte ad una situazione di questo tipo. Abbiamo una zona centrale sotto il controllo imperiale, invece nelle zone più periferiche una maggior diffusione di signorie locali, tra le quali nella zona orientale ha netta preponderanza appunto il margraviato di Meissen, che è stato conquistato dalla dinastia dei Wettin, che dal 1089, e che stanno appunto ricostituendo questo margraviato però su base territoriale, cioè come stato territoriale dei Wettin. Il Brandeburgo invece, fu conquistato anche esso da Enrico I nel 928-29, viene poi perso ed è conquistato nel 1147 all'opera di Alberto Rosso, e qui fin dall'inizio, cioè fino al 1147, il margraviato viene organizzato come stato territoriale. Sia qui che nelle altre zone comunque la popolazione slava non è sterminata, ma integrata, in sostanza si fonde con quella tedesca, e comunque vengono invece completamente annullate le strutture strutture socio-economiche e politiche slave e si impone un'organizzazione sia territoriale che economica di tipo tedesco. In questa zona quindi si crea appunto questo stato territoriale nel 1250, struttura abbastanza compatta e viene di fatto controllata dal suo signore. Il Mecklenburgo, che è la zona più settentrionale invece di quest'area, è conquistato a partire dal XII secolo per iniziativa di Enrico il Leone. E si creano qui per sua opera una serie di contee, l'espansione procede da ovest a est, ma in seguito a problemi interni della Sassonia, Enrico il Leone deve a un certo punto restituire la terra ai signori locali. Quindi quello che evidenziava il professor Klein è che qui il ceto superiore della popolazione slava non è cancellato, distrutto, ma sopravvive, crea, anzi si trasforma poi secondo in parte anche con la nobiltà tedesca e forma una nobiltà che in questa zona rimarrà molto a lungo e che in sostanza non verrà mai distrutta. E il Mecklenburgo sarà integrato nell'impero molto più tardi rispetto agli altri, cioè mentre gli altri stati sono di fatto fin dal XII-XIII secolo integrati nel sistema feudale e fa capo al Romano Impero, il Mecklenburgo c'entrerà soltanto nel XIV secolo. Dopo il 1250, dopo la crisi dell'impero svevo, il fenomeno più importante che riguarda ancora appunto l'area del Meissen-Sachsen è la crisi del Reichsland che si era costituito attorno alla Pleiße. Questo Reichsland entra in crisi, quindi i Wettin che in una prima fase avevano spinto la loro espansione da ovest verso est, rivolgono in questo momento la loro attenzione invece alle terre dell'ex Reichsland che si sono diciamo sono in pratica una serie di piccoli signori locali in seguito alla crisi dell'impero e quindi danno vita a una nuova espansione che procede invece da est verso ovest e che poi si intensifica ancor più quando ottengono anche la Turingia, se non ho capito male, cioè un'altra zona che si trova a ovest rispetto a questo nucleo centrale del Reichsland e quindi possono procedere su due fronti. La conquista di queste signorie avviene attraverso la loro trasformazione in enter, cioè ogni volta che una signoria è conquistata è integrata nello Stato come ant autonomo e il processo dura fino al XVI secolo. Questo vuol dire però che non è uno Stato chiuso, che non arriverà ad esserlo ancora per parecchio tempo e addirittura diceva il professore fino al XVIII-XIX secolo ci saranno i signori di Schönburg ad esempio che rivendicheranno la diretta subordinazione all'impero e quindi l'esercizio di tutta una serie di diritti. Ecco, questa mi sembrava la cosa più interessante. Tutti gli stati tedeschi subiscono nel XIV secolo una fase di profonda crisi. Però questa fase critica nella quale i diritti di signoria territoriale del Landesherr vengono in gran parte cedute alla nobiltà, alle città o alle chiese, colpisce nella Sassonia meno profondamente che altrove. E ci aveva mostrato con la carta di Nant per appunto evidenziare questo processo di perdita dei diritti. Nell'Ant che avevamo visto al Landesherr era rimasto su un sostanza 5% del territorio, però era riuscito a conservare percentuali molto più rilevanti nell'ambito della bassa giurisdizione, dell'alta giurisdizione e della giurisdizione rurale. In questo modo addirittura l'80% nell'ambito della giurisdizione rurale. In questo modo in pratica lo Stato era riuscito, pur subendo questo processo di svuotamento dall'interno, a conservare, però a fare comunque avvertire la propria presenza in maniera estesa e anche in maniera profonda, perché attraverso la detenzione della giurisdizione rurale in sostanza arrivava a dei livelli più bassi della popolazione. E dice però che questo è possibile per la Sassonia anche grazie alla ricchezza economica della zona per le miniere delle Aschie Birche. Invece nel Brandeburgo e nel Mecklenburgo la crisi del XIV secolo colpisce molto più a fondo e la nobiltà acquista enormi un gran numero di diritti, si creano in sostanza veri e propri stati nobiliari che convivono con le terre ancora sotto il controllo del principe, e questa situazione resta di fatto invariata fino al XVIII-XIX secolo, quindi fino all'integrazione nello Stato prussiano e anche oltre. Poi nell'ultima parte invece si è parlato della tendenza soprattutto dal XV secolo per quanto riguarda i vescovati, cioè ci sono in quest'area vescovati che in teoria sarebbero sotto diretto controllo imperiale, però di fatto sono dei Landesbispümer, cioè sono i signori locali che controllano questi vescovati, che esercitano i diritti di giurisdizione e di esazione fiscale e soprattutto si inseriscono molto frequentemente nella scelta del vescovo e dei membri dei capitoli locali. Poi ha accennato al, ecco, nel Brandeburgo, soprattutto un po' in tutta questa zona, soprattutto nel Brandeburgo, ha evidenziato la tendenza ad escludere da parte di questi signori locali, ad escludere la presenza di giurisdizioni anche ecclesiastiche esterne, cioè nel caso ci siano vescovati limitrofi che vantano diritti su zone che fanno parte appunto del Brandeburgo, soprattutto si impone o la nomina di un commissario per queste zone annesse al Brandeburgo, o comunque si cerca di escludere, diciamo, di creare una coincidenza tra circoscrizioni territoriali e circoscrizioni ecclesiastiche. Poi cioè, ha iniziato molto brevemente un discorso sulla diffusione del diritto statale, cioè il diritto cittadino, scusate, cittadino, che si diffonde a partire da alcune città, cioè le varie città nuove fondate in questa zona acquisiscono il diritto di altre città tedesche di più antica fondazione, che per un certo periodo hanno funzione di corte d'appello in sostanza per queste prime città, quando si arriva invece alla separazione dei punti. Dann will ich mal beginnen. Ich habe eigentlich zunächst nur eine, aber eine ganz allgemeine Frage, die sich auf alle diese drei Territorien, die Sie uns vorgestellt haben, bezieht. Besonders vielleicht auf Brandenburg, und zwar irgendwie auf Mecklenburg, aber es geht für Sachsen ganz genauso. Was hält diese Territorien eigentlich zusammen? Wenn man mit den Maßstäben des Altsiedellandes an diese Situation im Neusiedelgebiet herangeht, würde man meinen, dass hier eigentlich eine Menge von kleinartigen, kleinen Territorien hätten entstehen müssen. Wenn ein Angehöriger des Adels wirklich alle Rechte in seiner Hand hat, er ist Grundherr, hat die niedrige Gerichtsbarkeit, er hat die hohe Gerichtsbarkeit, dann fragt man sich, wozu braucht er eigentlich den Landesherrn? Und also im fränkischen Raum, wo es im weiteren Sinne, sagen wir vom Gebiet Rhein und Main, auch in Schwaben, da ist es schon so, nicht wenn eine Herrschaft nun alles vereinigt und niemand anders ein Recht hat, dann ist das eine Voraussetzung für den Weg in die Reichsunmittelbarkeit. Steht am Ende im Zweifel die Reichsunmittelbarkeit bzw. volle Territorialhoheit. Nur gibt es das so gut wie gar nicht bei kleinen Herren. Die müssen zumindest in ein fremdes Hochgericht oder sie haben sonstige, gibt sonstige Rechte in ihrem Gebiet, dass die umfassende Herr aller Herrschaftsrechte über ein kleines Territorium sind. Das ist doch eigentlich eher die Ausnahme. Nun, es könnte sein, dass es in Bayern einige Fälle gibt dieser Art. Bin ich jetzt nicht sicher und trotzdem im bayerischen Territorium bleiben. bin ich nicht ganz sicher, aber das ist jedenfalls ganz selten. Hier ist es im Neusiedelgebiet ein Massenphänomen. Also der Adel absorbiert oder hat fast alle Herrschaftsrechte in der Hand, bleibt aber unter einem Landesherrn. Das ist etwas, was ein ganz andere, die üblichen Regeln passen hier plötzlich nicht. Meine Frage ist, warum ist das eigentlich so? Also im sächsischen Bereich haben Sie darauf hingewiesen, dass der Landesherr jedenfalls diese Flurgerichte in der Hand behält. Das heißt, das sind Flur nicht der Hausflur, sondern das ist die Flur draußen auf dem Feld. Also die Gerichtsbarkeit auf den offenen Feldern, die ist weitgehend in seiner Hand. Aber man kann sich ja fragen, ist die denn so wichtig? Ist nicht das Hochgericht oder das Niedergericht in einem Dorf, wo sich das Leben überwiegend abspielt, wichtiger gewesen? Und in Brandenburg gibt es offenbar solche Flurgerichte kaum. Und trotzdem bleiben das Territorium Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg. Und zwar sehr große, geschlossene. Nicht, das also meine Frage hier im Vergleich zu dem alten Gebiet drängt sich, meine ich, das schon auf. Man muss sich natürlich. Ja, wollen Sie vielleicht ein bisschen. Ecco, professor Villo mi ha chiesto cos'è in sostanza che tiene uniti questi territori, perché la situazione che è stata delineata, cioè con signorie nobiliari che detengono di fatto tutti i diritti, dall'alta alla bassa giustizia alla signoria fondiaria, farebbe pensare a uno smembramento dello Stato in una serie di stati nobiliari, in quanto nelle altre zone della Germania, per esempio in Franconia e in Baviera, sono casi eccezionali quelli in cui un signore riesce a ottenere veramente tutti i diritti, perché l'alta giustizia normalmente rimane nelle mani della Landeswehr. Però quando questo avviene il signore passa sotto la dipendenza diretta dall'impero e si sgancia dalla dipendenza dal suo Landeswehr. Quindi come mai questo non avviene in questi territori? Come mai rimane comunque il concetto di questi stati che sono appunto il Brandenburgo, il Mecklenburgo e la Sassonia? E poi diceva il professor Willowhite, è vero che in Sassonia per esempio il Landeswehr conserva questa giurisdizione sui campi aperti, questa giurisdizione rurale, però come mai è così importante? Nel senso che si potrebbe pensare che invece sia più importante l'alta giustizia o la bassa giustizia su base cittadina oppure sulla base dei villaggi del paese. Quindi cos'è che effettivamente fa sì che questi restino degli stati e non si smembrino completamente? Hier muss man natürlich schon ganz früh auf die Siedlungsvoraussetzungen eingehen. Wir haben hier ja auch einen Experten für Siedlungsgeschichte unter uns, der uns sicherlich hierüber auch noch etwas sagen wird. Das Land wird ja nur zu einem Teil sozusagen eigenmächtig von Adligen in Besitz genommen. Ich erwähnte ja, dass im Norden der Mark Brandenburg eine Reihe von Herren, gleichwertigen Herren, dynastischen Herren, von eigenem Recht gesiedelt worden ist. Wie die dazu gekommen sind, möglicherweise eben auch durch eine Eigentumsübergabe von Seiten wendischer Fürsten. Die wendische Struktur ist ja noch da, so wie Albrecht der Bär eben auch von den letzten Königen des Hevella-Stammes bekommen hat. Aber dann, das sind Ausnahmen, aber diese Dynasten sind ja bald ausgeschieden. Sie sind also verschwunden, die Familien sind weg, es wird daraus ein ganz normales Landesgebiet, das also integriert wird. Das integriert wird, nun so wie auch die anderen Adligen ihr Land bekommen haben. Es wird ja Land für geleistete militärische Dienste bei der Eroberung ausgegeben. Einen Teil behält der Landesherr zurück zur eigenen Siedlung. Da siedelt er selbst oder lässt selbst siedeln. Er gibt anderes Land an diese verdienten Kriegsleute und Politiker und Militärs, die er da hat, und lässt die dann auch dort das Land durch Rodung und Siedlung aus voll siedeln. Aber es bleibt natürlich das Lehnsverhältnis bestehen. Sie sind also zunächst einmal in lehnsmäßig, in feudal durch das Lehnsband verbunden. Sie sind nicht einfach irgendwelche freischwebenden Geister, die alten Dynasten, die ursprünglich also eine eigenständige Stellung haben, sind ja weg mit dem einen Ausfall der Konferenzstein in Wuppin. Darüber haben wir auch uns schon unterhalten. Sodass also das Lehnsband in jedem Fall da ist. Und dann muss man natürlich denken, dass dieser der Landesherr, der nun also als hier in diesem Fall Albrecht der Bär und seine Nachfolger, natürlich auch gewaltige Möglichkeiten immer noch hat, von Landvergabe zur Siedlung, zur Rodung. Das kann ja der betreffende Einzelne nicht machen. Es ist so, dass unsere Siedlungsgeschichte, unsere Siedlungsforschung, aber Herr Kollege Assen, muss ich bitte dazu noch bestimmt noch äußern, wir betrachten sie immer so, als ob dann wild irgendwo aus dem niederländischen Raum, aus Flamen, von den Flamen, nicht wahr, oder von den Leuten am Niederrhein und aus Brabant und so plötzlich irgendwelche Leute ein Wagen anspannen und dann fahren sie los. Und irgendwo werden sie schon ankommen. Sondern das geht ja aus nach ganz klaren Plänen. Es werden ja Siedlungsagenten ausgeschickt von den Siedlungsländern, das heißt von den Landesherren und von den anderen an der Siedlung beteiligten nachgeordneten Herren, die nun ebenfalls das sind Dinge, die wissen wir nur ganz schwach. Wir hatten nur einzelne Überlieferungen, nicht wahr, in den Kronwerk. Die Einzelheiten kennen wir gar nicht. Aber wenn die ankommen, ist in der Regel klar, wohin sie gehen. Sie werden dann angesiedelt, nicht wahr, und entweder vom Landesherrn selbst durch Vögte und deren Beauftragte in seinen eigenen Gebieten und sonst durch die Adligen, denen ihr ein Gebiet zur Verfügung stellt, zur Siedlung, aber alles ist im Grunde genommen doch reguliert. Die Vorstellung, dass also Siedlung rein genossenschaftlich funktioniert, so ganz frei, ist falsch. Da ist immer ein obrigkeitliches Moment drin. Und wie gesagt, das Lehnsband hält diesen Staat zusammen, so wie sehr früh in Brandenburg schon seit 1382 auch der Markgraf von Echt in die Lehnsverfassung auch eingebunden ist, als Reichsratskämmerer, glaube ich. Sodass also hier das Lehnsband ist. Und dann kommen die verschiedenen anderen Dinge dazu. Es werden dann die Landtage geschaffen. Die Landtage sind relativ früh, im 14. Jahrhundert schon, 40 oder 30 oder so, in der großen Not, als nun die auswärtigen Markgrafen das Land verschleudern im Grunde genommen. Und eine furchtbare Anarchie im Lande herrscht. Da werden dann die ersten Landtage eingerufen. Dann werden auch Steuern ausgeschrieben und da kann man sich nicht einfach lösen. Es gibt ja keine Struktur, wo man sich als Einzelner anlehnen könnte. Wo soll denn die hin? Das Reich, das Heilige Römische Reich, hat da oben nie eine große Rolle gespielt. Wenn im 17. und 18. Jahrhundert etwa irgendein Beauftragter des Reichskammergerichts sich in diese Gegenden verirrt haben sollte, ist er ins Gefängnis geworfen. Das Reichskammergericht hat da überhaupt keine Funktion. Wo soll sich also jemand anschließen? Wie soll er sich denn verselbstständigen? Es muss ja sozusagen ein Kern sein, wo das andere sich dann aggregiert. Wo soll er denn hin? Nicht? Und insofern hat der Landesherr auch immer noch viele Dinge noch vergeben konnte, Rechte, Immobilien, alles Mögliche noch geben konnte. Wo sollten sie denn hin? Warum sollten sie weg? Wahrscheinlich war die Landesstruktur dann immer noch die brauchbare, durchs Lehnrecht ohnehin festgelegt, durch die Steuer. Es ist ja nicht so, dass, wenn ich sagte, diese haben die Steuereinnahme, diese adligen Herren, sagte ich nicht, dass sie nun für sich die Steuern sammeln. Sie sammeln die von ihren Bauern ein und führen eine Pauschalsumme ab. Sie behalten viel im eigenen Topf, aber sie leiten mindestens eine Pauschale weiter an die Zentrale. Und da können sie sich auch nicht so ohne weiteres gewinnen. Sie haben also auch ihren Vorteil aber davon, dass es Landsteuern gibt, weil sie eben den Überschuss in ihre eigenen Kassen stecken. Also ich muss sagen, wenn ich da ein Adliger gewesen wäre und hätte die Gerichtsherrschaft und hätte diese Rechte, diese Steuersammelrechte mit eigenen Vorteilen und ich hätte dann, wäre dann eingebunden in diese Struktur, würde mich im Übrigen fast niemanden kümmern müssen. Ich wäre auch im Land geblieben. Und noch dazu als Straßenräuber. Also es gibt ja eine richtige, Sie müssen bitte eins bedenken, nur noch zum Abschluss, eins bedenken, als die Hohenzollern in die Macht kommen und das dazu erscheint wie eine Welt von Bären und Wölfen, Sie erinnern sich gestern an unser Referat, da haben diese Hohenzollern dann mit ihrer sogenannten dicken Bertha, das war eine riesige Kanone, haben sie dann die Wände zerschossen und die Mauern zerschossen. Sie haben es geschafft, für eine Zeit zumindest die Straßenräuberei, also die Latrones, sozusagen, die in den Griff zu kriegen. Aber die Struktur haben sie nie in den Griff gebracht. Die ist geblieben bis ins 19. Jahrhundert hinein, bis zu den preußischen Reformen und darüber hinaus. Das heißt also, die Adelswelt ist so fest, die kann man gar nicht beseitigen. Man kann nur die Auswüchse beseitigen, mit Hilfe anderer Adeligen, die sich dadurch auch bedrückt fühlen. Und mit Hilfe der Städte, das geht auch noch nicht mal perfekt. Im 16. Jahrhundert gibt es auch noch solche Räubereien und so etwas. Also ein wildes Land im Grunde genommen. Aber die Antwort ist klar. Das Lebensverhältnis ist es und es ist die Einbettung in eine Struktur, für die es keine Alternative gibt. Ja. Schönen Dank. Wollen Sie zunächst übersetzen? Allora, in sostanza quello che tiene uniti questi stati è il legame feudale, nel senso che anche se in certe zone, soprattutto a nord del Brandeburgo, in una prima fase dell'insediamento si creano delle signorie alludiali, in cui effettivamente i signori sono proprietari del terreno, queste però spariscono molto presto. Quando c'era riconquista da parte di Alberto Rosso, si procede con una serie di investiture feudali ai signori locali. Questo legame feudale resta comunque sempre attivo e sempre presente. D'altra parte, diceva il professore, a questi nobili in sostanza non conveniva nemmeno sciogliere questo rapporto con il potere centrale, perché innanzitutto non avevano un altro referente cui legarsi, in quanto l'impero in questa zona molto periferica ha sempre contato molto poco. E in secondo luogo perché il Landesherr comunque lasciava loro anche autonomia nell'esercizio dei loro diritti. Però era sempre tutta una serie di concessioni che avrebbe potuto fare, concessioni di ulteriori diritti e di ulteriori beni che rendevano quindi anche poco conveniente la separazione totale. Senza contare che queste separazioni, appunto in mancanza di un altro referente cui legarsi, probabilmente sarebbe stata destinata comunque a fallire. E per quanto riguarda appunto questo legame feudale che è fondamentale e questo rapporto col centro che resta sempre, si citava l'esempio della riscossione delle imposte che viene fatta dai nobili nelle loro signorie, però almeno una quota di queste imposte viene sempre comunque consegnata, cioè inviata alla Santa Sede centrale. E niente, poi per dimostrare la forza di questa struttura nobiliare parlava della conquista del Brandeburgo da parte degli Zollern, di cui si è parlato anche ieri, dicendo che appunto non riescono comunque a distruggere vecchi attacchi, ma anche con l'artiglieria, le varie fortificazioni nobiliari eccetera, non riescono a distruggere questa struttura che infatti resiste fino al XIX-XIX. Comunque in sostanza che conosciamo questi stati è il rapporto fondato. Quando si parla di Landesherr Ritterschaft, si parla di questa nobiltà o è un'altra cosa ancora? Das ist ganz sicher. Questa è la stessa. Darf ich eben vielleicht das noch ergänzen? Die Leute, die deutschen Herren, die nach Brandenburg also militärisch mit militärischer Aktion einfallen und anschließend siedeln, haben am Anfang durchaus eine durchaus sehr große Unterschiede. Es gibt edelfreie Herren, es gibt aber auch Ministerialen, die zunächst Ministerialen im Altsiegelland sind, dann Harzland und so sind. Es gibt verschiedenste Gruppen, die kommen dann alle rein, aber auch sie verschmelzen allmählich zu einer landsässigen Ritterschaft zusammen. Und das ist die Ritterschaft, der Adel, die Ritterschaft. Equitex heißen sie. Oder sie heißen eben, sie heißen die Ehrbarmannschaft, die Ehrbaren. Und sie verschmelzen zu einem Adelsstand, der dann auch als landständisch dann bezeichnet werden kann, wenn es Landstände gibt. Und die gibt es ungefähr seit 1340. Also Ritterschaft geht dann über in landständische Adel. Herr Assam, bitte. Es entspricht nicht ganz den Forschungen, die wir in Potsdam seit ungefähr 10 Jahren unter meiner Leitung betreiben. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass in der Mark Brandenburg, ich spreche jetzt nur von der Mark Brandenburg, im engeren Sinn, also dort, wo der Markgraf herrscht, dass dort, die Forschungen sind noch nicht abgeschlossen, aber es geht eindeutig in die Richtung, eigentlich ausnahmslos ministerial, die Dienstmannschaft des Markgrafen. Und insofern, und da sehe ich Ihre Frage, glaube ich, ja, was hält dieses Gebilde zusammen? In diesem gewaltigen Kräftegefälle zwischen einem starken Markgrafen und kleinen und kleinsten Ministerialen, die haben im Anfang im 12. und 13. Jahrhundert auch wenigstens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts keine Dorfherrschaft oder etwas Ähnliches. Was sie wirklich an Macht haben, ist sehr minimal. Ich sprach gestern oder vorgestern von der Ministerialisierung freier Vasallen. Das spielt sich in den westlichen Gebieten ab. Die Askanier haben ja eigentlich drei Fürstentümer. Die haben Anhalt, die haben Sachsen zunächst, also sage ich, wenn es irgendwie geht, später nochmal etwas. Und sie haben die Mark Brandenburg. In diesen westlichen Gebieten, dort haben wir etliche freie Vasallen und die werden von den Askaniern ministerialisiert. Aber in der Mark Brandenburg haben wir eigentlich ausschließlich Ministerialen. Überall dort, da sind ein paar freie Herren, aber unsere Forschung haben wir eben gerade ergeben, wir haben eine Vielzahl von kleinen Adelsherrschaften um die Mark Brandenburg herum. Und die werden erst durch ungefähr bis 1250, mit Ausnahme von Rubin, mediatisiert. Aber das sind in der ersten Zeit selbstständige Gebilde. Und in dem Moment, wo der Adel dann wirklich mächtig wird, im 14. Jahrhundert, droht auch diese Mark Brandenburg auseinanderzubrechen, wobei ungünstige Umstände dazukommen. Sie haben richtig von der Fremdherrschaft gesprochen. Für die Wittelsbacher ist es in dem Land und für die Luxemburger erst recht. Sie kommen mit diesem Verhältnis nicht klar. Das Ganze droht auseinanderzubrechen. Und nun muss ich sagen, dass es den Hohenzollern gelingt, das Ganze dann doch in den Griff zu bekommen. Nicht nur darum, dass es bei uns noch nicht so wild aussieht, sondern es sind die Städte da. Und die Städte in der Mark Brandenburg, die inzwischen herangewachsen sind, geben diesen frühen Hohenzollern relativ viel Geld. Werden allerdings bitter enttäuscht, denn mit Berlin geht es los, Berliner Unwille, 1442, da zeigen die erstarkten Hohenzollern, was sie auch von den Städten halten, nämlich dass sie sich unterzuordnen haben. Aber die brandenburgischen Städte unterstützen die Hohenzollern doch in erheblichem Maße. Gegen diese, ja, man muss schon mal sagen, Adelsanarchie, die sich hier so um 1400 ausbreitet. Da bekommen die Hohenzollern dann langsam das mit Hilfe des städtischen Geldes und natürlich auch mit Hilfe anderer Fürsten, da gibt es komplizierte Querverbindungen, das Ganze wieder in den Griff. Aber am Anfang sehe ich im 12. und im beginnenden 13. Jahrhundert sehe ich die Hauptursache darin, dass dieses starke Kräfteverhältnis, Kräftegefälle existiert. Hier, der Markgraf und dort eine recht schwache Ministerialenschaft. Aber zahlenmäßig stark. Zahlenmäßig stark. Nur, wer weiß von anderen, ob der mitrebelliert, wenn man sich jetzt auflehnt. Das ist ja immer die große Frage. Und wenn man selbst nicht viel Potenz hat, ist man ja auf die Hilfe anderer angewiesen. Erklärt er sich aber als treu dem Markgraf gegenüber, dann ist man natürlich schon. Hat man natürlich schon seine Schwierigkeiten irgendwie dann wieder zu bestehen. Ja, jetzt mal schauen. Vielleicht kann ich da mal die prima cosa, ecco l'aggiunta che era stata fatta, cioè che questa nobiltà che si insedia in queste zone, di nuovo insediamento, non è così stratificata come la nobiltà delle zone di vecchio insediamento, cioè benché sia di provenienza varia, sia dall'alta nobiltà che di origine ministeriale, però si fonde a formare un unico ceto nobiliare che è appunto questa cavalleria che entra poi nel sistema degli stände quando vengono creati. Tra l'altro io prima ho dimenticato di tradurlo, però si era detto che proprio sulla base di questo forte legame feudale nascono molto presto in queste zone i Landtage, soprattutto in seguito alla crisi del XIV secolo. E niente, mentre il professor Assi ha aggiunto che nel Brandeburgo, nella Marca di Brandeburgo, cioè proprio la zona direttamente sottoposta al controllo del Margravio, all'inizio c'è una distinzione che secondo lui è fondamentale per capire questo rapporto tra potere centrale e potere periferico, cioè c'è una netta distinzione tra il signore, il Margravio, che è un signore visibilmente potente, e invece la nobiltà che si insedia sul territorio, è insediata sul suo controllo, si tratta di ministeriali. Quindi deboli anche dal punto di vista giuridico e dal punto di vista della posizione di diritto. Quando nel XIV secolo effettivamente la nobiltà si rafforza molto, la marca, anche la marca rischia di sfasciarsi, ma resiste soprattutto per l'appoggio che le città danno al potere centrale, poi a Mizzoller, dopo il trasferimento degli Mizzoller. però secondo lui è molto importante questa differenza di partenza tra il margravio e questa nobiltà, cioè questi ministeriali che si siedono invece sul territorio. Ja, Herr Klein, Sie wollen noch antworten. Das entspricht genau dem Bild auch, das ich versucht habe zu entwerfen. Am Rande, zum Beispiel in der nördlichen Prignitz, sitzen eben diese Dynasten, die dann auch schnell verschwinden, sodass in der Tat ist, so ist das also das ministeriale Element, das entscheidend ist. Die anderen sind weg, sind aufgegangen auch zum Teil, aber sie sind auch in der Tat in einer großen Ministerialität verschwunden. Sonst kann ich Ihnen gar nichts hinzufügen. Man muss wissen, dass diese Zusammenarbeit aber zwischen den Städten und den Hohenzollern, auf die am Schluss hingewiesen worden ist, schon sehr schnell wieder beendet ist. 1415 ist ja der Anfang gegeben. Für entscheidend ist für Berlin der Bau des Schlosses. Das Schloss in Berlin, an der Stelle, an der es dann gesprengt worden ist, 1948, dort an der Stelle, ich sage, der Bau dieses Schlosses, ist der Beginn im Grunde genommen der Beherrschung der Stadt Berlin, der Doppelstadt Berlin-Köln. Schwere Auseinandersetzungen hat es auch in der Altmark gegeben, mit Ständern und einigen Städten, die nur sehr schwer sich unterworfen haben und die bitter unterworfen werden worden sind. Dennoch muss gesagt werden, dass eben die Struktur von den Hohenzollern nie beseitigt worden ist, darin stehen wir überall. Die Struktur im Ganzen. Sì, beh, il suo plan conferma l'importanza di questa appunto origine, in un certo senso ministeriale, della nobiltà di cui si parlava prima. E poi a proposito del rapporto tra Nizzolla e la città, sottolineava l'importanza per il rapporto soprattutto con Berlino, della costruzione del castello, che crea le basi insomma per l'imposizione del controllo signorile sulla città di Berlino. Mentre in altre città si opera una sottomissione molto più violenta. E comunque anche lui insisteva sul fatto che questa struttura che si crea ad opera degli Zoller è effettivamente molto resistente e non verrà mai battuta malgrado tutte le rivolte e tutti gli indebolimenti che ci saranno. Io volevo brevemente chiedere questo. Lei ha parlato di signori locali che avevano una signoria aludiale, cioè chi tiene signorile sui propri possessi aludiali. Poi ha parlato, dando molto maggiore importanza, i nobili, alcuni di origine anche ministeriali, i quali ricevono in feudo una signoria. Anche questa signoria è costituita tutta da possessi del signore, cioè il signore, il nobile che riceve in feudo una signoria, estende i suoi poteri soltanto al feudo che gli riceve, ai possessi personali che gli riceve, o anche su terre che appartengono ad altri proprietari o ad altri nobili minori. Können Sie das nochmal? Ich habe es ungefähr verstanden. Ja, ja. Das ist schon ja. Können Sie das mal schon? Ich glaube, das letzte. Ja. Ja, so, naja. Herr Durant hat gefragt, ob diese neue Herr, Herren, die ihre Herrschaft aber als Lehen bekommen, können ihre Herrschaft nur auf eigene Besitze entstrecken oder ob es in diese neue Herrschaft auch Besitze anderer Leute oder auch Länder, die unter der Kontrolle anderer Adel gibt. Oder wenn die ganze Herrschaft, die ganze kleine Landesherrschaft unter der Kontrolle dieser neuen Kuidanter, wie wir sagen. Also ob die eigene adlige Grundherrschaft völlig geschlossen ist, sodass das gesamte Alluviale oder Lebensgebiet nur diesem Adligen gehört. Genau. Oder ob innerhalb dieser Adligen Grunderschaft nochmal andere Rechte und Grundeigentümer und so weiter vorhanden. Ich bin mir jetzt nicht ganz klar, auf welcher Ebene wir diskutieren sollen. Wenn es also sich um ganze Herrschaften handelt, dann ist das Schicksal natürlich sehr verschieden. Also wenn ich von den Wettinern ausgehe, vom Hause Wettin, dann weiß ich und höre ich immer wieder, dass sie, und das ergibt auch die Forschung, dass sie erhebliche Teile ihres ursprünglichen Besitzes, dem Vorland des Harzes, besitzen eben zu Alluvialrecht, zum Teil zum Feudalrecht, das ist verschieden. Auf dieser Ebene, und diese Unterschiede spielen im 12. Jahrhundert noch eine ziemliche Rolle. Insofern waren innerhalb des Hauses sehr stark die Lehen nicht teilt und die Allode, also Allode freiteilt. Aber auf Lehen, Reiste und Antilehen nimmt man noch Rücksicht. Man beachtet sie, man teilt keine Lehen. Im 13. Jahrhundert kümmert man sich meistens nicht mehr darum und im 14. kümmert man sich gar nicht darum. Das wäre die Ebene sozusagen der Landesherren. Sie meinten vielleicht nach den adligen Herrschaften im lokalen Bereich. Das ist eine andere Ebene, die untere Ebene, wenn es um die geht. Ich habe Ihnen ja eine Karte gezeigt. Auf dieser Karte war ja die adlige Grundherrschaft und die adligen Regalienrechte waren ja verschiedenartig gekennzeichnet. Es gab also durchaus Dörfer, in denen die hellrote Farbe entscheidend war, einadliger. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass also dort auch mitunter mehrere Farben waren, mehrere Adlige oder Adel und Kirche oder Adel und Stadt. Das hat es alles gegeben am Ort. Dann ging das eben etwa so vor sich, wie uns das in der vorigen Vortrag erzählt worden ist, dass dann die drei Höfe unterstanden der einen Gerichtsbarkeit, dem einen Herrn und vier Höfe einem anderen und zwei einem dritten. Das hat es alles gegeben im Bereich von Sachsen, während es gerade eben der sich dann allmählich herausbildende örtliche Bereich in Brandenburg und Mecklenburg ist, der einen Herrn hat, in jeder Hinsicht ist dann der Herr. Das Grundherr, Niedergerichtsherr, Obergerichtsherr, Steuereinnahmen und alles. Es ist ganz verschieden. Sachsen kennt oft eine Pluralität im Ort. Aber der Staat ist oft dabei. Und die anderen kennen eben ganz geschlossene Bereiche. So oder so. War das eine Antwort auf Ihre Frage? Es richtet sich also nach den Orten, es richtet sich nach den Gegenden und nach den Ländern. Ja. Aber vielleicht wollen Sie noch einmal kurz übersetzen. Mi seguirà questo plan caso naturalmente di signorie territoriali, anche come possono essere appunto quella dei Bettin, da quello delle piccole signorie nobiliari. Naturalmente nel caso dei grandi stati territoriali il panorama è vario, ci sono allodi e ci sono feudi. La differenza è fondamentale nel XII secolo, nel senso che gli allodi difficilmente possono venire spartiti, ma i feudi non vengono mai suddivisi all'interno. Mentre via via col XIII e XIV secolo si tende a trattare un po' tutti i terreni, tutte le aree, qualsiasi titolo detenute allo stesso modo. Invece nel caso delle piccole signorie nobiliari c'è una differenza in sostanza tra la Sassonia e le altre due aree. Per la Sassonia ha rinviato un po' quella carta dell'Ant che ci aveva fatto vedere, cioè è molto frequente il caso di presenza di più di signorie in un'unica area. Qui per esempio in quella carta c'erano aree dove convivevano poteri di un signore oppure poteri di un nobile con poteri di tipo ecclesiastico e in cui magari la giurisdizione era sottoposta ad un altro signore ancora oppure all'Andeser, cioè c'è una convivenza di più detentori di diritti in un'unica area, mentre nelle altre due aree, cioè Brandeburgo e Mecklenburg, diceva è più frequente che ci sia un unico signore che detiene tutti i diritti nell'ambito della sua signoria. Credo però che il problema fosse quello della coincidenza o non coincidenza di possesso fondiario e diritti signorili, che era questo. Wenn ein Herr ein Lehen bekommt, ob er dann in der Lage ist, seinen Besitz auch über dieses Lehen noch weiter auszudehnen. Ich glaube, das war die ursprüngliche Frage, ob diese kleinen Herren dann auf ihr Lehen einzig allein beschränkt bleiben oder ob es in dem Lehen auch weitere Rechte über den eigentlichen Lehnsbesitz hinaus bekommen. Hier muss man die verschiedenen Rechtstitel trennen. Es gibt eine, man kann Lehnsherr am Ort sein, aber die Rechte können ganz verschieden sein. Die Rechte können also ganz verschieden sein. Es geht ja vor allem um Sachsen, nicht um dieses aufgesplitterte Land. In dem einen Fall, also man kann sozusagen die Lehnsherrschaft vor Ort haben, aber es ist damit nicht notwendig gesagt, dass nun das Obergericht dabei ist oder nicht dabei ist. Also es kann aufgesplittert werden. Es können auch mehrere beteiligt sein an diesen Gerichtsrechten oder an den Steuereigentum. War das die Antwort? Nein, ich glaube, die Frage steht dann neben dem Lehen, ob es diesen einzelnen Herren, die vom Landesherrn ein Lehen bekommen, gelingt, über ihr Lehen auszugreifen. Also nicht, ob das Lehen selber dann verschiedene Rechte in dem Lehen gültig sind, sondern ob neben dem Lehen, der vielleicht noch ein Jahr besitzt, zusätzlich erwerben. Ja, natürlich ist das möglich. Natürlich ist es möglich, so etwas zu machen, ohne Beschränkung. Es können weitere neue Lebensdörfer hinzu erworben werden, es können alle Jahre hinzu erworben werden, das ist gar kein Problem. Und ob es damit vielleicht gelingt, diesen Herrn eben so bestimmte kleinere Herrschaften auch aufzubauen, das war wohl der Hintergedanke der Frage. Es gelingt in der Tat, wenn Sie auch die Karten etwas im Gedächtnis haben, so gab es ganze große Bereiche auf der Karte, so ganze große zusammenhängende Bereiche, in denen also eine Vielzahl von Dörfern in einer Hand war. Es gibt Adelsgeschlechter, die haben also 20 Dörfer in einer Hand, zu unterschiedlichen Rechten, all und ja, manches aber auch meistens lebensmäßig. Sie bilden Herrschaften, aber sie gehen nicht aus dem Verband der Landesherrschaft heraus. Es war die Frage nach den kleinen Herrschaften, glaube ich. Und wenn das gefragt war, so bilden sich solche Herrschaften. Selbstverständlich, das sind große Stücke, es gibt Adelsherren, die haben ganze kleine Landschaften in der Hand. Selbstverständlich. Das ist die Frage. Ja, das glaube ich, war die Frage. In späterer Zeit. La risposta era, sì, ci sono i signori con i fogli, però loro riescono ad acquisire altri poteri, altri alloggi, e poi fondano dei piccoli signorie, e succede spesso, e si trovano queste piccole signorie però sempre all'interno dell'anno, non escono mai fuori della circoscrizione o del dominio dell'andestero. Esistono questi casi che con un foglio poi si riesce a allargare il proprio territorio. Aber das hat nie in diesen Gebieten dazu geführt, dass irgendjemand sich einer Reichsritterschaft anschließen wollte. Ich kam gar nicht auf die Idee. Es gibt einfach Bereiche auch des Verfassungslebens, die in manchen deutschen Gegenden einfach nicht präsent sind. Das ist so, als ob Sie heutzutage fragen würden, ob die Stadt Trient sich den United Nations unmittelbar unterstellen will. Das ist so. Das gibt es gar nicht, das ist kein Denkmodell. Und die freie Reichsritterschaft oder so etwas, was ja dahinter steht, das gibt es da gar nicht. So wie eben dort auch ein Poster des Reichskammergerichts sofort verhaftet wird. Da hat gar nichts zu suchen. Darf ich vielleicht ergänzen noch Folgendes sagen? Also auf meine Frage nach, was hält diese großen Territorien zusammen, haben Sie also auf das Lehnsrecht hingewiesen, auf die Lehnsabhängigkeit der Fasilität. Und dazu kann ich Ihnen vielleicht noch bestätigen, was mir jetzt im Nachhinein einfällt. Viel später, allerdings, im 17. Jahrhundert, haben die sächsischen Juristen dezidiert darauf hingewiesen, dass das sächsische Lehnsrecht die Untertänigkeit nach sich zieht. Weil das an sich im Reiche nicht der Fall war. Und man kann eigentlich diesen Unterschied, bevor er so juristisch formuliert wurde, der Sache nach schon für das 14. oder 15. Jahrhundert feststellen. Im Altreich, also im alten Siedelgebiet, in Franken, am Rhein, in Schwaben und so weiter, ist es so, dass man Untertänigkeit und Vasalität unterscheidet. Das kommt auch in vielen Rechtssprüchen. Ich glaube, es könnte auch schon in der italienischen Rechtsliteratur da sein. Also aliud est vasus, aliud est subjectio oder so, in dieser solchen Formulierung. Nicht? Und diesen Unterschied hat man an sich überall im Reich strikt behauptet. Und es bedeutete, dass es Lehnsabhängigkeit über die Territorialgrenzen hinweg gab. Also die Reichsritter haben zum großen Teil Lehen der benachbarten Landesherren gehabt. Das hat nicht die Untertätigkeit mit sich gebracht. Im sächsischen Raum scheint das von Anfang an anders gewesen zu sein. Also das Lehnsrecht war vielleicht etwas dichter, hat vielleicht weitergehende Pflichten gehabt. Das müsste man einmal versuchen nachzuprüfen, auch die Lehnspraxis. Immerhin, der Sachsenspiegel hat ein eigenes Lehnsrecht, nicht? Während sonst das langobardische Lehnsrecht verwendet wurde. Also da ist doch eine inhaltliche Differenz. Das ist aber nicht genau erforscht eigentlich, welche Folgen das hat. Später, wie gesagt, haben die Juristen dann gesagt, in Sachsen, jedenfalls die sächsischen Juristen haben das gesagt, in Sachsen hat die Vassalität die Untertänigkeit zur Folge. Also da ist ein anderes Verhältnis zwischen Adel und Landesherrn als es sonst zu beobachten ist. A proposito del fatto che il rapporto feudale è quello che veramente finalmente questi stati, sottolineava il professore il fatto che nel XVI secolo in Sassonia viene stabilito che il rapporto di vassallaggio comporta automaticamente anche il rapporto di soggezione, di sudditanza, mentre questo non valeva assolutamente nelle aree di vecchio insediamento, dove si distingue sempre nettissimamente tra vassallaggio e soggezione, subiezio, soprattutto per cose separate, e dipende probabilmente dal fatto che nelle aree di vecchio insediamento non c'è coincidenza perfetta tra confini di questi stati territoriali e confini dei feudi, perciò poteva succedere che un feudo si trovasse a cavallo in sostanza tra due di questi stati territoriali, mentre in Sassonia fin dall'inizio c'è questa coincidenza e quindi proprio viene stabilito per diritto che il vassallaggio comporti per conseguenza la soggezione al signore. E diceva appunto che in Sassonia Sachsen-Spiegel prevede un diritto feudale diverso da quello utilizzato nel resto della Germania, che se non ho capito male è il diritto longobardo. Ja, darf ich eine weitere Frage? Herzlichen Dank. Ich frage mich noch einmal zu den Beziehungen der beiden Begriffe Sachsen und Meißen etwas sagen. Im Vortrag wurde ja öfters Abkürzung Sachsen gesagt und dann wurde auch Meißen gesagt. Und kurz vor Schluss wies dann Herr Professor Klein richtig darauf hin, dass man eigentlich erst ab 15. Jahrhundert, oder genauer gesagt ab 1423, von Sachsen sprechen darf. Das ist ein ganz komplizierter Vorgang, den man vielleicht doch mal genauer sichtbar machen sollte. Vielleicht, wenn ich mal mich an die Karte begeben darf, um das zu zeigen. Die Sachsen sind ein spätgermanischer Stamm oder auch ein Stammesbund. Das sei jetzt nicht unterschieden. Und sie nehmen im Wesentlichen den ganzen nordwestdeutschen Raum ein, zwischen Elbe und Ems bis hier in diesen Raum, das ist der Harz. Ich nehme an, dass der Harz auch in Italien bekannt ist, bis in diesen Raum. Dieses riesige Gebiet ist das Siedelgebiet der Sachsen. Und in diesem riesigen Siedelgebiet der Sachsen entwickelt sich im 10. Jahrhundert eine herzogliche Gewalt. Und dieser Herzog nimmt eine Oberhoheit wahr. Und zwar vom 10. Jahrhundert, und da haben wir jetzt sogar ein genaues Datum, bis 1180. Der damalige Herzog, der ist sicher auch in Italien sehr bekannt, Heinrich der Löwe, der letztlich durch seine Weigerung nach Italien zu ziehen, den Italienern hier zum Sieg bei den Janow verhilft, 1176. Dieser Heinrich der Löwe wird 1180 vom damaligen König und Kaiser Friedrich I. abgesetzt. Und da gibt es eine berühmte Urkunde aus dem Jahre 1180, da wird diese Oberhoheit geteilt. Den westlichen Teil, nicht genau die Hälfte, ein bisschen weniger, den westlichen Teil bekommt der Erzbischof von Köln. Der nennt sich Herzog von Westfalen. Dieser westliche Teil nimmt nicht den Namen Sachsen an, ist aber die westliche Hälfte vom alten Herzogtum Sachsen. Und der östliche Teil kommt an einen Fürsten, der innerhalb Sachsens hier, nur in diesem Raum, ein kleines Fürstentum hat. Ich verwende den Ausdruck Fürstentum, wir können auch sagen Territorialherrschaft oder Landesherrschaft. Ein kleines Fürstentum hat er. Und der wird 1180 Herzog von Sachsen und hätte nun die Oberhoheit über den ganzen westlichen Teil. Und die nimmt er auch erst, beziehungsweise sein Sohn noch eine Zeit lang war, aber ganz inkonsequent. Im Wesentlichen beschränkt er sich in der Machtausübung mehr und mehr auf sein kleines Fürstentum in diesem Raum. Sodass von 1180 an der Begriff Herzogtum Sachsen sich mehr und mehr auf diesen Raum erstreckt und dann allerdings noch ein zweiter Konzentrationspunkt in der Nähe von Hamburg. Den will ich mal vernachlässigen, der hier ist größer. Und dieser erste Herzog von Sachsen im neuen Sinne eigentlich, wo dieser Titel sich beschränkt auf diesen Raum, der stirbt 1212 und teilt jetzt seinen schon recht kleinen Herrschaftsraum nochmal unter seine Söhne. Da gibt es dieses Fürstentum Anhalt, von dem ich sprach, und das Herzogtum Sachsen. Das ist nun noch kleiner. Und die Nachfolger von diesem Sohn, die bleiben hier bis 1422. Und daneben liegt die große Mark Meißen. Daneben. Hier gibt es überhaupt nicht den Begriff Sachsen. In der ganzen Zeit gibt es hier die Mark Meißen und für diesen kleinen Raum gibt es den Begriff Herzogtum Sachsen. Und von 1212 bis 1422, und da sterben diese Herren aus, allerdings in Nebenlinien da, bloß sie bekommen jetzt nicht das Herzogtum, da bekommen die Markgrafen von Meißen diesen Herzogstitel. Eigentlich heißen sie nur für dieses kleine Gebiet Herzöge von Sachsen. Sie nennen sich auch Herzöge von Sachsen, Markgrafen von Meißen. Für diesen großen Raum bleibt der Ausdruck Markgraf bestehen. Nur der Herzogstitel hat einen besseren Klang. Und so geht nun der Begriff von diesem kleinen Raum auf diese große Mark Meißen über. Und selbst die Menschen werden mehr und mehr als Sachsen bezeichnet, sodass heute, wenn jemand nach Deutschland kommt und er hört Sachsen, dann denkt er an diesen großen Raum, dann denkt er an Leipzig, an Chemnitz, an Dresden. Ein rein dynastischer Vorgang, denn volksmäßig sind das keine Sachsen, sondern ein Gemisch aus Thüringern und Franken mit einem leichten sächsischen Einschlag. Aber der ist völlig unmaßgeblich. Das sind in erster Linie Thüringer und Sachsen, die sich miteinander gemischt haben. Also durch eine Wanderung dieses dynastischen Begriffs werden die Bewohner der Mark Meißen zu Bewohnern Sachsens, wie man dann abgekürzt sagt. Aber bis 1423 ist das ein selbstständiges Fürstentum neben diesem kleinen Herzogtum Sachsen. Ein Begriff, der sich völlig verengt hat und überhaupt nichts mehr mit dem riesigen Siedelgebiet zu tun hat, wie es ursprünglich im 10. Jahrhundert mal war. Ja, schönen Dank für diese Ergänzung. Das ist, glaube ich, ganz besonders auch für die italienischen Teilnehmer sehr wichtig, denn es ist verwirrend, nicht? Viele Deutsche wissen das nicht. A proposito della, diciamo, del nome che viene dato a questo stato, cioè Sassonia e Meißen, si tratta, cioè questo trasferimento del nome di Sassonia è conseguenza di un processo dinastico, in quanto in origine i Sassoni erano, beh, lo sappiamo, insediati in tutta una zona della Germania tra il Weserelba e l'Arz, che è la zona dove si costituisce appunto il Ducato di Sassonia con Enrico Vicegratore, vabbè. Questo Ducato, che appunto ha questa supremazia e questa anche Hoheit, autorità superiore su questa zona, resiste fino al 1180 con la cacciata di Enrico il Leone. Quando viene, questo Ducato si chiama effettivamente Ducato di Sassonia. Con la cacciata di Enrico il Leone viene suddiviso in due parti. La parte più occidentale è concessa all'arcivescovo di Colonia come Ducato di Vestfalia. Mentre dal resto si forma un piccolo stato territoriale che è il Ducato, quello che poi resterà fino al 1423, il Ducato di Sassonia, con una propria dinastia. Questo Ducato di Sassonia conserva sempre una supremazia teorica sull'area più orientale dell'ex Ducato di Sassonia precedente, però di fatto il potere si restringe proprio all'area direttamente controllata dai dinasti. E oltretutto questo ducato viene poi ulteriormente suddiviso in due nuove ripartizioni che sono l'Anhalt e appunto la Sassonia vera e propria. Nel 1422 i margravi di Meissen, per estinzione della famiglia ducale di Sassonia, prendono appunto il controllo della ducata di Sassonia. E siccome il titolo ducale è a più prestigio rispetto a quello margraviale, lo sostituiscono e quindi cominciano a definirsi duchi di Sassonia, per cui attualmente in sostanza si chiama Sassonia in Germania, una zona che con i Sassoni aveva poco o niente a che fare, perché tutta la vecchia marca di Meissen ha finito con definirsi Sassonia. Ja, danke schön. Weitere Fragen? Una cosa marginale, in questi stati non c'è quindi una Reichsritterschaft. Esiste o non esiste? Non esiste una Reichsritterschaft. Questi nobili sono nobili che fanno riferimento al signore territoriale, l'Anhalt. Ecco, e non ci sono ugualmente Reichsstädte in questi stati. Reichsstädte gibt es in diesem Gebiet in der auch späten Mittelalter nicht mehr. Gründungen der deutschen Kaiser sind die drei Städte des Reichslandes Weißenburg, nämlich erstens Altenburg, Zwickau und Kemnitz. In diesem mittleren Gebiet, das als Reichsland aufgebaut wird. Aber in dem Maße, wie dieses Reichsland dann. Ja. Das hat ja versucht zu zeigen, wie das konvertinische Staat aufgesogen worden ist. Und in dem Moment, wo eben dieses Reichsland an der Pleißen sich auflöst, sind das auch keine Reichsstädte mehr. Sie reden dann vielleicht nochmal davon, aber sie sind es nicht mehr. In Brandenburg und in Mecklenburg hat es nie Reichsstädte gegeben. Weil diese Länder ursprünglich mit dem Reich gar nichts zu tun haben. Ich meine, das übertrieben würde ich sagen. Aber da ist aber nichts. Also Reichsstädte, nur die drei, die dann keine mehr sind. C'è una linea di evoluzione della condizione di questa piccola nobiltà nel corso del tempo, cioè per altre regioni della Germania si parla di una crisi della piccola nobiltà, fermata magari dalla creazione di questi Reich e Rittershaften tutelate dall'impero, se non ho scritto male, però una tendenza fino a metà del Cinquecento di crisi della nobiltà. Ecco, in questi paesi, mi pare di aver capito, non c'è questo tipo di crisi. Im späten 16. Jahrhundert gibt es einen ganz ausgezeichneten fürstlichen Ökonomen, den Kurfürst August II. Von Sachsen, Fürst August I. von Sachsen, der nun eine große Masse von adligen Gütern aufkauft. Er kauft sie auf, er macht sie zu landesherrlichen Gütern oder Herrschaften. Er kauft sie einfach ab, nicht wahr? Er baut sie auf. Insofern kann man schon eine Krise vermuten, aber es ist nicht die Krise, die Sie meinen, im Zusammenhang, wie sie sich dann ergibt in den anderen Ländern. Einen Übergang in Reichsritterschaft gibt es nicht. Es gibt da einfach keinerlei Kerne, bei denen das Reich in Erscheinung, also wo sich irgendetwas aggregieren könnte. Es gibt so etwas da nicht. Da hätte ich jetzt eine Zusatzfrage eigentlich im Anschluss an einen. Ich habe mir das hier auch den Punkt Adel notiert, vielleicht kann auch Herr Assing zu der Frühzeit noch etwas sagen. Es gibt ja aber doch folgende Merkwürdigkeit. Dieses Siedelgebiet, also ich denke jetzt primär an Brandenburg, aber vielleicht gilt das auch für Sachsen, das zeichnet sich ja zunächst dadurch aus, dass die Neusiedler, die dorthin kommen, eine besonders günstige Rechtsstellung erhalten. Man muss ja Siedler gewinnen, sonst gehen sie nicht hin. Nicht? Sie bekommen eine bessere Rechtsstellung, als sie im Alten Reich haben. Kommen so ein Ich nehme jedenfalls an, aus Brandenburg ist es mir weniger bekannt, dass es das dort auch gibt. Wie später mussten diese Lokationsurkunden, da gibt es also einen Siedlungsunternehmer. Aber nicht, aber das ist so. Ne, ein Lokator und die Siedler bekommen ein Erbzinsgut. Und der Lokator selber, der hat in der Neusiedlung einen befestigten Hof, also das kann man auch gar nicht richtig Burg nennen, nicht? Das ist ein ziemlich bescheidenes Anwesen im Vergleich zu dem, das, was der Adel zum Teil im Westen hat. So, und später dreht sich das Verhältnis um. Der Adel in Brandenburg jedenfalls, wie wir gehört haben, wird ein außerordentlich mächtiger Adel, der also schon im Mittelalter alle Rechte an sich zieht. Eigentlich wie ein kleiner Landesherr, er ist keiner, aber alles, er allein ist zuständig für die Untertanen, alles an sich ziehen. Und daraus erwächst dann in der Neuzeit diese ostelbische Gutsherrschaft, die eine sehr strikte Untertänigkeit bedeutete, wie sie im Alten Reich, auf den Bereich der alten Grundherrschaften, niemals bekannt war. Das ist also schon eine Merkwürdigkeit und ich hätte auch diese Frage, dort gibt es offenbar keine richtige Adelskrise, sondern wir erleben einen Aufstieg. So, nicht so. Aber vielleicht nur erst Übersetzung. All right. All right. Non so più dove eravamo arrivati. L'ultima cosa era sulle città, è già stato prodotto la risposta che ci sono tre città italiane che poi non sono più. No. Il problema è. Pronti il microfono. Il problema delle Reichsstädte, né a Brandenburg né a Mecklenburg ci sono delle Reichsstädte, soltanto questa fondazione del Reichsland Pleißen, che è stato fondato dagli Svevi, ne abbiamo tre, Altenburg, Zwickau e Chemnitz, però con l'estinzione degli Svevi anche i Reichsstädte determinano di esserlo, e allora in tutta la zona non esiste più neanche una. E poi alla domanda del professor Chitunini la risposta è stata che non c'è una crisi come in altre regioni durante il Medioevo, ma intorno alla fine del XVI secolo abbiamo un principe molto potente che è August von Sachsen, che riesce a comprare moltissime posizioni i nobili e si può parlare ovviamente forse di una crisi, ma non ha nulla a che fare con la crisi alla quale accennava il professor Chitolini e non è così forte come quella precedente. E poi la domanda del professor Unwein, che dice che all'inizio quando sono arrivato a Brandenburgo questi nuovi coloni avevano una posizione giuridica molto favorevole perché se no non venivano neanche. E mentre un po' più tardi si sviluppa una novità molto forte che poi riesce nell'epoca moderna arriva a questo forte dominio dei grandi Junker, penso che si può dire anche in italiano, dell'est della Elba, dove c'è una inversione di tendenza. All'inizio, quando sono arrivati, questi coloni avevano una forte posizione giuridica favorevole, mentre poi proprio lì nell'est dell'Elba hanno una più marcata sudditanza che in qualsiasi altro posto del vecchio regno. E come mai? Ho un'osservazione. Damit ist ein sehr interessantes Thema angesprochen worden. Die deutschen Bauern, die dorthin gelockt werden oder angeworben werden, es finden richtige Werbungen statt. In Brabant, in Flandern, am Niederrhein, kommen natürlich dorthin unter der Voraussetzung, dass sie bessere Konditionen haben werden als in ihren alten Ländern. Was Sie dort in Sachsen bekommen und in Brandenburg und in Mecklenburg, ist erstens die persönliche Freiheit. Es gibt dort keinerlei Eigenschaft. Sie sind frei, freie Leute. Sie bekommen zweitens Güter zur Verfügung gestellt, also Land, auf dem Sie Ihren Hof und Ihre Felder einrichten können, das Ihnen zu einem Erbzins zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass Sie also einen erblichen Anspruch auf diesen Hof haben, so wie dann der adlige Herr oder der Landesherr, der Ihr Siedlungsherr ist, je nachdem wer es ist, so wie der ein festes Recht hat, auch einen Zins zu bekommen. Sie können nicht heraus, Sie haben keine Macht. Sie haben einen festen Zins, der über lange, lange Zeiten immer gleich bleibt. Im Grunde genommen ist es ein wenig dann eine Art Anerkennungsgebühr. Sie leben dort unter sehr guten Konditionen. Sie haben wenige oder keine Dienste zu leisten. Persönliche Freiheit, Erbzins, das heißt also erblich vererben, und es ist beinahe so ein etwas ähnliches wie ein Lebensverhältnis, nicht ganz das gleiche. Und Sie müssen eben einen Zins leisten in Ihrem Jahr. Das ist die Ausgangsposition allgemein. Nun kommen die großen Veränderungen des 13. und 14. Jahrhunderts. Sie betreffen zunächst vor allen Dingen die Fragen der Gerichtsbarkeit. Die niedrige Gerichtsbarkeit geht jetzt voll an diese Herren über. Die hohe Gerichtsbarkeit geht in, je nachdem, das habe ich es versucht zu zeigen, unterschiedlich an die Herren über. Und nun kommt ein sehr wesentliches Faktum im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert hinzu. Und das ist die Bevölkerungsverdichtung in ganz Europa. Diese Bevölkerungsverdichtung führt ja dahin, dass sich ein gesamteuropäischer Getreidemarkt entwickelt. In diesem Getreidemarkt gibt es Länder, die Getreide, also Roggen oder Weizen, abgeben. Das sind die Länder vor allen Dingen des Ostseebaus. Das geht also hier an der deutschen Küste entlang, bis hoch in das Baltikum hinein, so hoch. Dort werden gewaltige Mengen produziert, abgenommen, geführt jetzt, oder sie kommen auch in Deutschland von den Flüssen, über die Flüsse Elbe, Oder oder Weichsel aus Polen und aus den östlichen Teilen heraus. Und sie gehen nun um Europa herum. Amsterdam ist der große Umladeplatz. Und dann geht es herunter, nicht mal bis hier nach Italien. Die italienische Bevölkerungsverdichtung wird ernährt, zu einem Teil, durch das Getreide aus dem Ostseebau. Dies ist nun die große ökonomische Stunde, in der nun, je nachdem, wie die politische Struktur ist, die entsprechenden Veränderungen möglich sind. Dort, wo die Adligen, vor allem die Adligen und Herren, sämtliche Rechte in der Hand haben, besitzen sie auch entscheidende Möglichkeiten, die Bauern in ihren Rechten zu verschlechtern. Dort, wo sie das nicht haben, wo also der Landesherr als Konkurrent sowohl der Macht da ist er auch Konkurrent in der Ausdehnung der neuen ökonomischen Anforderungen. Das bedeutet, dass sich in Sachsen, wo die spätmittelalterliche Struktur den Landesherrn bis in den Ort hinunter ja hat, ich habe es versucht zu zeigen an der Karte, hier sind die Veränderungsmöglichkeiten relativ gering. Die Bauern werden also ihre persönliche Freiheit behalten. Die Bauern werden auch nicht nur geringe Minderungen treten dort ein, wird das nicht im Einzelnen erläutern. In Brandenburg und in Mecklenburg, die entweder durch die Küste oder durch die großen Ströme verbunden sind mit der See, dort kann der Adel jetzt voll seine politische Potenz ausleben. So kommt es, dass hier die Bauern im 16. Jahrhundert sehr schwere Zeiten durchmachen. Die Herren nehmen ihnen ihre Höfe weg. Man nennt dies Bauernlegen. Man legt ein Vieh, wenn man es kastriert. Das ist der Begriff des Bauernlegens. Man nimmt ihnen die Höfe weg. Im 17. Jahrhundert legt man ihnen, das kann man eben, weil die Bauern keine Chance haben, sich zu wehren, weil alle Rechte in der einen Hand sind, legt man ihnen dann auf sehr hohe Dienstleistungen. Im Grunde genommen müssen diese Bauern eigentlich wie Landarbeiter, beinahe wie Landarbeiter dem Herrn dienen, und sie verlieren ihre persönliche Freiheit. So werden also aus dem freiesten deutschen Bauerngebiet, aus dem freiesten Bauernland, das wir in Deutschland überhaupt haben, die am meisten geknechteten Leute, das wird sich am schlimmsten in Mecklenburg aus. Am Ende ist in Mecklenburg eigentlich kein freier Bauer mehr da. Sie sind alle eine Art abhängiger Gutsarbeiter geworden, auf den ritterlichen Gütern. In Brandenburg gibt es einige Ausnahmen. Brandenburg hat, es wurde auch gegenwärtig bei Ihnen sehr stark erforscht, wenn ich richtig informiert bin, gibt es einzelne Ausnahmen. In Sachsen ist es kein Problem. Da geht es nicht. Und wenn man sich fragt, warum es nicht geht, dann ist hier hinter natürlich der gute alte Montesquieu, der einfach sagt, wo die Gewalt geteilt ist, da ist es eben besser als da, wo alles in einer Hand ist. Und das sehen Sie an diesem Beispiel hier also klassisch, klar, einmal in die Wirklichkeit umgesetzt. Die Bauern in Brandenburg und in Mecklenburg sind erst im 19. Jahrhundert dieser beschwerten persönlichen und Dienstlasten, dieser Unfreiheit und auch des unsicheren Ernteanspruchs, den sie dann nur noch haben, erst sehr spät befreit worden davon. Allora, all'inizio, appunto, per far arrivare la gente lì in questi posti, sia dal Brabante, dalla Fiandra, dalla Bassa Renania, si davano delle condizioni molto favorevoli, appunto la libertà personale e poi il territorio, che di solito era un territorio ereditario pagando un piccolo censo e questo censo rimaneva quasi sempre uguale, così che non pesava per niente. E poi non avevano quasi per niente da fare dei corvée, erano praticamente liberi, avevano una posizione molto favorevole. Poi questa è la situazione di partenza. Nel XIII e XIV secolo i signori locali riescono a prendersi la giurisdizione bassa e ogni tanto anche la giurisdizione alta. E poi alla fine, verso la fine del XV secolo, inizio del XVI, in tutta l'Europa abbiamo un aumento della popolazione e ci sono poi dei posti da dove viene esportato il grano, come appunto le nostre regioni, fino al Mar Baltico, fino a Polonia, Estonia, Lituania. E questo dà un potere alla nobiltà, se hanno tutti questi diritti in questo momento, allora possono abbassare questi contadini che avevano tutti quanti queste libertà. E questo succede in Brandenburgo e in Mecklenburg, mentre in Sassonia questo non succede, perché lì tutti questi diritti non sono in mano della nobiltà, ma sono in mano dell'Andeser. Allora lì rimangono queste libertà per i contadini, mentre a Brandenburgo e in Mecklenburg appunto la nobiltà usa la sua potenza politica attraverso l'acquisto di questi diritti e si parla addirittura, ci sono delle espressioni in tedesco che intendono castrare gli animali, che viene detto quando si levano la terra ai contadini, proprio in questi termini molto crudeli. E questi contadini arrivano quasi allo stato di braccianti con degli altissimi corvée e perdono tutti quanti la loro libertà personale. In Mecklenburg quasi tutti e in Brandenburg un po' meno, però sempre in gran parte. E questa situazione rimane poi fino al XIX secolo. Il fatto appunto che da un territorio dove vivevano i contadini più liberi di tutta la Germania nel Medioevo si arriva in epoca moderna a un territorio dove vivevano quelli che sono più soppressi di tutti quanti gli altri. Zu dieser Frage gab es vor gut 100 Jahren eine berühmte Kontroverse in der westfälischen Forschung, so wie ich gemeinsam vor allen Dingen in der brandenburgischen Forschung, woran sich berühmte Leute beteiligt haben. Und diese Kontroverse ging eigentlich unentschieden aus. Es konnte sich keine Seite durchsetzen. Das ist jetzt ungefähr 100 Jahre her. Und seit der Zeit hat sich keiner wieder forschungsmäßig angebracht. Angetastet, ja, aber nicht angebracht. Und ich muss jetzt wirklich sagen, auch ich bin diesem Problem noch nicht näher nachgegangen. Und jetzt kommt der Grund, weil es so kompliziert ist. Und insofern muss ich jetzt das, was Sie sagen, ein bisschen relativieren. Sie werden gleich sehen, worin die Schwierigkeit liegt. Der Getreidehandel der östlichen Gebiete, also auch Brandenburg, Mecklenburg in die westeuropäischen Gebiete, ist spätestens seit dem 14. Jahrhundert, will ich vorsichtig sein, eigentlich seit dem 13., spätestens seit dem 14. Jahrhundert da und auch ziemlich ausgeprägt. Und im 15. Jahrhundert deshalb auch. Und insofern, wenn allein die Zunahme dieses Getreidehandels der entscheidende Grund wäre, dann müsste man die Änderung in der Rechtslage für das 14., 15. Jahrhundert vermuten. Und da passt, würde sie auch insofern gut reinpassen, weil das die große Zeit des Brandenburgischen Adels ist. Der war ja nie so stark wie gerade in der Zeit um 1400. Wir haben es ja schon ein paar Mal gehört. Es passt eigentlich alles zusammen. Starker Getreideexport, er hätte Grund, seine Gutswirtschaft auszubauen, die Mauern zu legen und so weiter. Und es passiert nichts. Denn wir haben aus der Uckermark, und das ist das brandenburgische Gebiet, das eigentlich am stärksten, das die schwächsten Symptome hat, da haben wir einige deutliche Quellen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, dass die Mauern noch frei sind. Und wir haben in der ganzen Mark Brandenburg eine einzige Dorfgründungsurkunde, die nicht typisch ist, die ist aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, ist eine Nachsiedlung. Und auch diese Dorfgründungsurkunde, die einzige, die wir haben, sagt, die Bauern sind noch frei. Das heißt, dem Adel gelingt es trotz seiner Stärke und trotz dieses Getreideexports nicht an die bäuerliche Freiheit zu beseitigen. Es spielt sich in einem recht engen Raum zwischen dem Ende des 15. Jahrhunderts und dem Anfang des 16. Jahrhunderts ab. Das ist die entscheidende Zeit. Und wir finden leider eben nicht die entscheidenden Punkte in den Quellen, um das zu erklären. Auf diese Zeit denkt sich das ein. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind die märkischen Mauern noch weitgehend frei. In der Mitte des 16. Jahrhunderts verbreitete Abhängigkeit, die dann immer stärker wird im Wesentlichen. Und wir finden nicht die entscheidenden Veränderungen, die das erklären. Es gibt ein paar Symptome, die gehen in die Richtung, ein paar in die andere. Wir stehen da ziemlich eigentlich vor einem Rätsel. Insofern muss ich es relativieren. Wenn es generell etwas damit zu tun hätte, müsste es eher gewesen sein. Und eher ist es nicht. Es spielt sich erst um 1500 ab. Und doch haben wir, passen wir nicht die entscheidenden Faktoren. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, da muss ich meinem verehrten Kollegen an etwas erinnern. Ich muss erinnern an die große Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts. In der Mitte des 14. Jahrhunderts, wo etwa na, vielleicht die Hälfte der Bevölkerung Europas ausstirbt. Deswegen mag die Machtentfaltung, die politische Machtentfaltung des Adels noch so groß sein im 14. Jahrhundert. Sie kann ökonomisch nicht wachsen, weil man mit dem ganzen Korn ja gar nicht weiß, wohin, wenn die Leute es nicht haben wollen. Die Leute leben ja nicht mehr. Das heißt, der große europäische, gesamteuropäische Getreideexport kann erst einsetzen, als die große Bevölkerungskrise der Pest von der Mitte des 14. Jahrhunderts in ganz Europa überwunden ist. Und insofern, da verstehe ich jetzt meinen verehrten Kollegen nicht ganz, die Bevölkerungsvermehrung, die Bevölkerungsverdichtung des Mittelalters, also die berühmte des 13. und frühen 14. Jahrhunderts, die ja auch der Hintergrund der ganzen Wanderungen erst ist, ist eine Sache. Dann kommt dieses ganz kritische 14. Jahrhundert, das ja auch so kritisch wird, weil die Bevölkerung so stark zurückgeht und die Dinge nichts mehr wert sind. Die Sachen sind ja nichts mehr wert. Man kriegt eine Masse Rechte in die Hand, aber sie sind eigentlich nicht so viel wert. Sie werden erst wieder viel wert, in dem Moment, wo die Bevölkerung wieder dicht wird und zahlt und gibt und hat Prozesse und hat dies und hat das, dann wird sie wieder viel wert. Dann wird sie auch ökonomisch ausnutzbar, wenn der große Getreidehandel durch Europa wieder einsetzt. Ich sehe also eigentlich diese Dinge gut erklärt. Sie sind für mich gut erklärt, sowohl die Krise des 14. Jahrhunderts ist für mich gut erklärt, unter anderem auch mit der Pest, hat auch andere Gründe, hat auch eine Klimakatastrophe, eine Klimaveränderung und sowas, aber vor allem auch die Pest. Und ich sehe durchaus in diesem europäischen Getreidehandel, ein Phänomen des späten 15. Wir stehen damit völlig überein, als eine Erklärung an, und ich sehe, dass auch jetzt eigentlich erst die Sache losgehen kann. Also da muss ich meinen, dass die klimatischen und die bevölkerungsmäßigen Gesamtentwicklungen uns eine sehr gute Erklärung dafür geben, dass wir das erst im späten 15. Jahrhundert, dann stimmen wir wieder überein. entsprechend entwickelt. So wäre jetzt meine Antwort. Jetzt gibt es auch erst wieder den ganzen, wieder ganz so geduldig, wieder ganz in Europa auch wieder einen so großen Getreidebedarf, nicht mehr, dass man eben hier oben, ich war von Danzig aus, von Danzig um Dänemark herum nach Amsterdam und von Amsterdam bis Livorno handelt. Nicht? Das hat man ja vorher nicht nötig, wenn die Menschen nicht mehr leben. La domanda era, insomma, c'era una famosa controversia 100 anni fa su questi problemi e che è stato non decisiva poi. È molto complicato e nessuno si è mai preoccupato negli ultimi 100 anni in fondo di questi problemi. Però poi si accennava di nuovo sul commercio del grano, che esiste già almeno dal XIV secolo e anche nel XV secolo. E allora il cambiamento dei diritti che era lì doveva era particolarmente forte questa novità, soprattutto del Brandeburgo, perché non avevano un dominio solo nel 1415, poi l'anno veniva dato ai Franconi, come abbiamo sentito ieri. Nonostante che la novità era forte, il commercio del grano c'era già, non succede nulla, perché come vediamo nei documenti della seconda metà del XV secolo i contadini ancora sono liberi e non sono ancora stati abbassati. E tutto quello invece succede, si vede benissimo nei documenti, tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI secolo. A metà del XVI sono poi già abbassati. E allora il professor Assing ha accennato appunto che non si vede nei conti perché è successa questa cosa e non si sa come mai proprio lì e non prima. E poi la risposta un po' era che a metà del XIV secolo c'era la grande peste e nonostante che la nobiltà aveva tutti questi diritti non poteva usarli perché non c'era il mercato di sfocco per il grano, insomma non c'era la crescita demografica che poi è stata solo un secolo più dopo. E allora tutti questi diritti ancora non erano utilizzabili. Questa era la risposta. Darf ich vielleicht, Herr Assing, also ich darf jetzt zunächst mal Folgendes sagen. Wir müssen heute etwas früher schließen, weil wir nachmittags um 14.30 Uhr schon beginnen wollen. Sonst wird die Mittagspause ein bisschen kurz, also Pomeriggio cominciamo 14.30 Uhr, wir beginnen um 14.30 Uhr. Ja, deswegen müssen wir diese Diskussion abschließen. Wollen Sie noch mal? Ja, bitte, Sie noch mal kurz. Ich will zunächst sagen, ich finde es gut, dass wir auch hier mal eine Kontroverse ausmachen. Ohne Diskussion. Ich habe nur noch ich hätte Folgendes zu erklären. Zunächst durch mehrere Arbeiten, darunter zwei Monographien, also ausführliche Arbeiten, durch mehrere Arbeiten ist der Getreideexport des 14., 15. Jahrhunderts, des recht umfassenden Getreideexports, erwiesen. Die Frage ist nun, und insofern hat das ja jetzt etwas Verwunderliches an sich, wir haben große Pestepidemien, warum exportieren die so viel Getreide? Noch dazu, wo die Pest ja in erster Linie in den Städten wütet, nicht in erster Linie auf dem Lande. Aber die Erklärung erwächst für mich daraus, die Städte bleiben von Ausnahmen abgesehen nicht leer, sondern werden sofort nachgefüllt durch einen gewaltigen Zug vom Lande in die Stadt. Die vielen Wüstungen, die wir haben, das ist ja das Hauptkriterium unserer Krise des 14. Jahrhunderts, die Wüstungen entstehen ja nicht in erster Linie dadurch, dass die Landbevölkerung zu Tausenden und Abertausenden stirbt, sondern dass in der Stadt gestorben wird und dass die Landbevölkerung in die Stadt zieht und dort die Bevölkerungsverluste sofort in kürzester Zeit ausbleiben. Sodass die großen Städte in Holland und so weiter weiterhin Getreidebedarf haben. Insofern erkläre ich das, es ist trotz der Pest ein hoher Getreidebedarf da und es ist auch ein hoher Getreideexport zu beobachten. Nur, er führt nicht in dieser Zeit eigenartigerweise zur Verschlechterung der bäuerlichen Rechtslage, sondern bleibt. So würde ich mich jetzt erstmal beteiligen. Zunächst leuchtet es ein, eigentlich kann das gar nicht so schlimm sein mit dem Getreideexport, das sind ja gar nicht die Menschen da. Aber die Städte werden sehr schnell wieder voll. Und die brauchen das Getreide. Und wie gesagt, wollen wir darauf hinweisen, nach, dass sie in Massen großer Zahl exportieren. Nur eben, es kommt nicht zur Veränderung der bäuerlichen Rechte. Also wird sie einig, da spielen sie erst nach Kulissen und nach. Allora, allora esportavano grano e se poi questo aveva un effetto sulla condizione dei contadini. E lui, il professor Assinus, insiste che ci sono molti lavori recenti che dimostrano che nel XIV e XV secolo c'era una forte esportazione del grano. E si chiede, nonostante c'era la peste, sì, però le città che venivano soprattutto spopolate dalla peste venivano subito nuovamente riempiti perché la popolazione del contado del terreno andava in città e tutte queste desertazioni non li troviamo nelle città ma li troviamo nel territorio perché la gente appunto si spostava dal territorio nelle città. Allora le città avevano bisogno di grano e l'esportazione di grano c'era. Però nonostante che c'era già nel XIV-XV secolo, questo non porta a una deteriorazione della condizione dei contadini. Nonostante allora che c'era l'esportazione del grano, non ce n'era il peggioramento della condizione. Wir stimmen dann überein, dass diese Dinge, diese Verschlechterung der bäuerlichen Situation zwischen 1400 und zwischen 1500 etwa 1550 sich ereignet hat. Sie hat sich ereignet, aber das sind wir uns also klar. Frage ist nur, wie kommt es zu diesem Zeitpunkt zustande? Und hier sind die Gründe eben in Antwort. Ich möchte aber an zwei Dinge erinnern. Das eine ist, wir haben ja die Zölle, die Sundzölle der dänischen Könige, die uns genaue Auskunft geben über die Masse der Schiffe, die da durchgeht. Und dies zeigt eben eine enorm steigende Tendenz im frühen 16. Jahrhundert. Das ist eine ganz prominente, ziemlich eindeutige Zahl. Die Zölle der dänischen Könige oben an den Inseln. Und das zweite ist das Steigen der Preise. Das starke Einsetzen der Preise um 1520 in den deutschen Städten, die Getreidepreise, ist nachweisbar. Das ist einfach nachweisbar. Adel und andere Leute haben das in großer Zahl erforscht, sodass man also diese Erklärung, warum sich in dieser Zeit die bäuerlichen Rechte so verschlechtern, nach meiner Auffassung, ja, ist sie gut gefällt. Ich würde aber an Herrn Kollegen Assen, mit dem ich also sonst, wir sind froh, dass wir eine gute Diskussion haben, würde ich aber dann bitten, noch zu erklären, wie dann diese Verschlechterung der bäuerlichen Rechte zu erklären ist, wenn das gar nicht besonders ist. Nach meiner Auffassung ist es etwas Besonderes in dieser Zeit und insofern kann ich eine Erklärung anbieten. Herr Kollege Assen stellt es ja in Frage und nur seine andere Erklärung anbieten. Darum würde ich einfach mal reden. Ich habe schon gesagt, Herr Assen. Allora, sono messi d'accordo che sono già d'accordo dall'inizio che tra il XV e il XVI secolo c'è la deteriorazione dei contadini. Non c'è nessun lì, tutto d'accordo, il periodo è quello, però il problema è perché di ieri, perché in questo momento non prima. E il professor Klein dice che noi abbiamo dei registri delle dogane che dovevano pagare i navi quando passavano il sud, che sono le isole danesi. E lì si vede che c'è un grandissimo aumento all'inizio del XVI secolo, che è un fattore che si vede che lì aumentano le esportazioni del grano. E poi intorno al 1520 si alzano fortemente i prezzi nelle città e anche questo dà più potere alla nobiltà di sfruttare maggiormente questa esportazione di grano. Poi sono due spiegazioni e poi invece il professor Assi non ha una spiegazione e questo ha già detto e allora siamo rimasti lì. Darf ich vielleicht ganz kurz auch noch inhaltlich zu dieser Fragestellung nehmen? Ganz kurz. Und einen Vorschlag, auch nur einen Vorschlag, ich weiß es auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber nur einen Vorschlag machen. Vielleicht wundert sich mancher hier im Raum, warum diese Frage eine so heftige Diskussion oder sagen wir eine intensive Diskussion hervorruft. Der Grund ist ganz einfach, dass damit die besondere Struktur Brandenburgs geschaffen wird und darauf später der preußische Staat aufbaut. Und das Schicksal Preußens, der Weg Preußens ist für die deutsche Geschichte fundamental. Und das beginnt mit dieser Verschlechterung des bäuerlichen Status in Brandenburg. Also es war für mich sehr interessant hier zuzuhören. Nun bin ich ein begrenzt einsichtiger Rechtshistoriker und denke natürlich auch an Rechtsfragen. Und da habe ich folgenden Vorschlag zu machen. Es gibt im Mittelalter ein Eigentumsverständnis, dass man das geteilte Eigentum nennt. Dominium Eminens und Dominium Utile. Und dieses hier in Oberitalien entwickelte Schema oder diese Figur konnte man gut anwenden auf die grundherrlichen Verhältnisse in Deutschland. Und der Bauer hat also Dominium Utile und der Grundherr hat Dominium Eminens und dann gibt es noch gestuft natürlich mehrere Stufen dieses Lehnsystem, der Lehnspyramide. So. Und in der Neuzeit wird im Humanismus, in der humanistischen Jurisprudenz, dieser Eigentumsbegriff heftig kritisiert, weil man mit humanistisch gewertet die Quellen genau liest und sagt, das steht nicht im römischen Recht. Dort gibt es das nicht. Dort gibt es nur einen einheitlichen Eigentumsbegriff. Und der ist auch definiert, hier Jason del Maino erinnere ich mich und andere italienische Juristen haben ihn im 15. Jahrhundert, Bartolus zuerst definiert und dann die Juristen des 14. Jahrhunderts haben ihn definiert. Es ist ein einheitlicher Eigentumsbegriff, ich habe ihn jetzt nicht parat im Kopf genau, aber jedenfalls es geht darum, der Eigentümer hat das Recht frei über seine Sache zu verfügen. Da gibt es keine Teilung mehr. Und nun gibt es, für einige Gebiete Asien ist das tatsächlich nachgewiesen, die Frau Bickler, Renate Bickler, hat eine Untersuchung gemacht über bäuerliche Konflikte, ich glaube dort in einer Klosterherrschaft in Oberbayern, nicht? Und dort hat ein Abt versucht, den Bauern, also die Rechte der Bauern zu beschränken. Ich weiß nicht mehr, in welcher Hinsicht genau. Ich glaube, er wollte eine Zeitpacht einführen, indem er sagte, das Kloster ist Eigentümer und ihr habt nur ein begrenztes Recht. Und die Bauern gingen nicht auf die Barrikaden, aber sie gingen zum Kaiser, haben am Reichshofrat geklagt und sich heftig gewehrt gegen diese Vermengung ihrer Rechte. Also dort spielt es, das ist aber 17. Jahrhundert, erweislich eine Rolle, dieser Wandel des Eigentumsbegriffs für ganz harte Konflikte. Möglicherweise, das ist jetzt also nur eine Idee von mir, könnte das auch dort eine Rolle spielen. Wenn man nämlich die Überzeugung hat, ich bin freier Eigentümer und ihr seid nur Nutznießer des Landes, dann kann ich ja die Rechtsstellung gewissermaßen einseitig verändern. Also das ist eine sehr einseitige rechtsgeschichtliche Sicht der Dinge. Nicht? Es muss natürlich auch die sonstige Machtposition eine Rolle spielen, das ist ganz klar. Und eine Voraussetzung ist natürlich, dass die alle Rechte in der Hand haben und dort der Landesherr so gut wie nichts zu sagen haben und der Kaiser ist sowieso weit weg. Aber es gibt Vorbilder für diese Konfliktsituation eben aus Deutschland. Ja, genau dies hat sich auch in Mecklenburg durchgesetzt. Der Adel, der noch den Landtag völlig in der Hand hat, hat um 1620 herum ein Landtagsgesetz erlassen, das genau auf dem Begriff des eindeutigen, des einheitlichen Eigentums beruht und hat von den Bauern gefordert, bitte, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr keine Kolonen seid, dann müsst ihr eine Urkunde vorlegen. Nun gibt es aber natürlich bei den Bauern keine Urkunden. Das sind jahrhundertelange alte, mündlich tradierte Rechtsverhältnisse, sodass die Bauern den Nachweis nie führen konnten, dass sie keine Kolonen waren. Damit war ganz klar, dass eben die Herren eindeutig die diejenigen waren, die das Eigentum besaßen. Meine Damen und Herren, aber das geht natürlich nur, wo die vorgegebenen politischen Strukturen schon da sind. Wenn Sie mit mir mal auf die Karte schauen wollen, und damit höre ich dann auf. Mir kann niemand klar machen, hier ist die Elbe. Rechts der Elbe liegt Mecklenburg, rechts der Elbe liegt Brandenburg. Links davon liegen die Staaten der Welt. Mir kann niemand erklären, nicht wahr? Niemand aus den ökonomischen Voraussetzungen allein erklären, wieso dieser große Getreideexport rechts der Elbe diese gravierenden Konsequenzen für die Bauern gehabt hat, bis hin zur Erziehung des Eigentums, wie ich es Ihnen eben geschildert habe, während auf der linken Seite es sowas praktisch nicht gegeben hat. Man kann mit den ökonomischen Zwängen allein die Sache eben nicht erklären. Man muss die Strukturen kennen, die in Jahrhunderten vorher geworden sind. Es hat hier links der Elbe so etwas nicht gegeben. Wir haben leider keinen Niedersachsen bei uns hier, keinen Wissenschaftler, der diesen alten sächsischen Raum vertritt. Aber das ist eine Tatsache, nicht wahr? Es mussten entsprechende politische Voraussetzungen erst einmal da sein, damit sich das dann so zum Nachteil der Bauern auswirken konnte. Nach dem 30-jährigen Krieg dieselbe Situation. Im Westen wird das bäuerliche Eigentum erhalten durch Landesgesetze. Im Osten geht noch mehr Bauerngut in die Hände der Herren. Es läuft einfach so weiter. Deswegen davon muss man das, was Herr Professor Dürrweit gesagt hat, sehr ernst nehmen. Es ist aber doch mehr als ein Mittel zu verstehen, die Bauern zu enteignen. Diese Diskussion werden wir dann irgendwann in Deutschland weiterführen. Ich habe jetzt übersetzt, wir brauchen den Rest und dann beenden wir diesen Punkt. Allora, forse alcuni si sono stupiti come mai questa discussione così accesa su questo problema, però il problema è che lì a Brandenburgo ci sono le basi dello Stato prussiano e poi lo Stato prussiano fonderà la Germania, e allora per questo così, e tutto questo Stato prussiano comincia appunto con questo peggioramento della situazione dei contadini. E poi il professor Villo va ha introdotto una nuova idea. Dal punto di vista giuridico esiste un dominio imminens e un dominio utile, che sono due categorie sulla possessione. Dominio diretto e un dominio utile. Però lei prima aveva detto ciò. Che significa che uno può avere solo il diritto, insomma l'utilità del possesso e l'altro invece lo possiede. E nella giurisprudenza umanistica venne criticato molto questa idea di possesso perché nel diritto romano non si trovava una cosa così perché prevedeva un possesso unificato. E allora lui, per abbreviare un po', dice che questo forse è una possibilità che nell'est aveva qualche influsso, questa idea che il possesso può essere solo unificato, che non può essere un possesso diviso. Però in fondo tutto quanto, alla fine si è arrivato sempre di nuovo sull'idea che le strutture politiche sono quelle importanti e che questo è solo magari un mezzo per far arrivare la potenza insomma la potenza è la cosa importante, questo è uno dei tanti mezzi che viene usato. E non esiste per esempio una chiara idea, perché a destra dell'Elba c'è uno sviluppo così diverso che alla sinistra dell'Elba, se non nelle strutture politiche, perché economicamente i contadini a destra e a sinistra non sono diversi. E poi si è accennato che in Germania un'altra volta si finirà questa sessione. Beenden wir die heutige Vormittagssitzung. Also ich darf nochmal erinnern, Herr Frau Schemel, wenn Sie.